Der Inhalt des Beckmanns Vortrags ist mit Kritik an der Veranstaltung namens Wahl. Ich kann das auch vorweg provokativ so formulieren: Wählen ist verkehrt. Und verkehrt bezieht sich auf die Leute, die zum Wählen aufgefordert werden, also die normale Menschheit, die Bürger. Überhaupt nicht verkehrt sind Wahlen für diejenigen, die sie ansetzen, also die politischen Macher. Die fordern ja auch tagtäglich, sogar wie ich neulich gehört habe bei McDonald's, die Menschheit dazu auf, in möglichst großen Scharen wählen zu gehen. Also offenbar legt die politische Herrschaft sehr viel Wert darauf, dass die Bürger ihr Wahlrecht auch ausüben. Und deswegen will ich mich in meinem Vortrag zunächst einmal ein bisschen mit der Frage befassen, was ist eigentlich der Inhalt und Gegenstand dieser Veranstaltung namens Wahl? Was ist dem Bürger da abverlangt? Was hat er da zu leisten? Und was hat eigentlich die Herrschaft davon, dass sie die Bürger wählen lässt? Im zweiten Teil meines Vortrags wollte ich dann noch ein bisschen auf den aktuellen Wahlkampf eingehen. Das stelle ich dann aber erstmal zurück und mache nach dem ersten Teil erstmal Schluss. Und ich denke, dass es da wahrscheinlich schon Gelegenheit geben wird, um in die Diskussion zu kommen. Und wenn es dazu Fragen und Kritik und Einwände gibt, dann ist es umso besser und dann ist der zweite Teil auch nicht mehr sein. Man ist sich mit kritischen Menschen immer relativ schnell einig, in dem Befund, mit Wahlen lässt sich nichts verändern. Dieser Befund ist ja auch so schwer gar nicht zu haben, wenn man auf 60 Jahre Bundesrepublik zurückguckt und immer wieder hat eine Wahl stattgefunden und immer wieder ist es mit der Politik so weitergegangen und eigentlich, wie ich das sehe, zum Schlechteren weitergegangen als vorher, dann ist dieser Befund eigentlich relativ billig zu haben. Der Punkt ist nur, dass dieser Befund eigentlich erst der Auftakt ist zur Erklärung dessen, was bei der Wahl denn dann passiert und wofür sie denn dann gut ist. Weil zunächst mal hat man ja mit der Aussage, sie verändert nichts, nur ein negatives Urteil über die Wahl gefällt. Man hat sie quasi an einen Maßstab gemessen, den hat man ja auch nicht erfunden, da wird einem im Sozialkundeunterricht ja auch immer erzählt. Bringt euch ein, Leute, geht wählen, mischt euch ein in die Politik, das ist eure Gelegenheit, endlich mal auch ein Wort mitzureden und so fort. Und mit dem negativen Urteil, ja, das kommt offenbar immer gar nicht raus, hat man noch gar nicht positiv gesagt, wozu ist diese Veranstaltung denn dann gut? Warum legen ausgerechnet diejenigen, die sich wählen lassen, also die Macher der Politik, so viel Wert auf diese Veranstaltung? Ist es für sie so wichtig, dass die Bürger sich an dieser Veranstaltung beteiligen? Warum wollen sie unbedingt, kann man sagen, ihr Volk dazu aufrufen, was anders gemacht werden soll, als sie ja gerade selber gemacht haben und mit dem sie offenbar selber ziemlich zufrieden sind, sonst hätten sie es ja nicht getan. Also will ich diese Frage ins Zentrum stellen, mich nicht an den Nachweis, ja, wie gesagt, wie ich meine, leicht zu haben, ist, Wahlen ändern nichts, will ich nicht an diesen Nachweis abarbeiten, sondern die positive Frage stellen, wenn sie schon dafür gar nicht gedacht sind und dafür gar nicht gut sind, wozu denn dann? Das will ich in zwei Abteilungen machen. In der ersten Abteilung will ich mal das Augenmerk darauf richten, was eigentlich überhaupt zur Wahl steht und was nicht, wenn die Bürger am 27. September zur Urne rufen werden. Und in der zweiten Abteilung will ich die Veranstaltung selber, also diese Aktion, dieses Kreuz machen, mal ein bisschen klein analysieren und sagen, was ist denn eigentlich für eine eigene Art von Willenskundgabe, die dort der Mensch von sich gibt und die ihm da abverlangt wird. Also man lernt im Sozialkundeunterricht, die Wahl ist die Veranstaltung, bei der der Bürger Gelegenheit bekommt, an der Gestaltung der politischen Verhältnisse im Land mitzuwirken. Fragt sich also, wie ist diese Mitwirkung beschaffen? Worauf bezieht sie sich überhaupt? Und worüber befindet sich der Bürger eigentlich überhaupt, wenn er sein Kreuz an einer bestimmten Stelle an diesem Zettel macht? Und da kann er als erstes schon mal auffallen, dass wenn man das unter dem Gesichtspunkt der Bürger bekommt jetzt etwas zu sagen betrachtet, schon mal gleich auffällt, dass der Bürger bei dem Wählen gehen gar nicht das Subjekt der Veranstaltung ist. Es ist ja gar nicht so, dass jetzt Bürger massenhaft antreten würden und sagen, jetzt reicht uns einfach mit dem, was die da oben machen. Wir wollen endlich mal eine andere Politik. Und jetzt sorgen wir mal dafür, dass andere an die Macht kommen. Sondern Wahlen werden turnusmäßig angesetzt, und zwar von oben. Und es ist damit mit der Wahl gleich vorsortiert, wer sie veranstaltet und wer sich dazu bitten muss. Alles, was das Prozedere der Wahl betrifft, ist schon von oben durch die politische Herrschaft geregelt, bevor der Bürger überhaupt Gelegenheit bekommt, dieses Mitbestimmungsrecht überhaupt auszuüben. Da ist der Wähler eine total passive Figur. Damit überhaupt gewählt werden kann, braucht es jemanden, der das Angebot unterbreitet und die Alternativen vorgibt. Und das tut eben eine kleine Minderheit, eine sogenannte Elite von Führungspersonen, die eben auf Grundlage der Verfassung befinden, jetzt wird gewählt, die dann auch die Parteiprogramme aufstellen, die Kandidaten auswählen, die definieren, welche Parteien und welche Programme überhaupt zur Auswahl stehen. Und der Bürger hat die etwas trostlose Funktion in diesem Verhältnis, da ein Kreuzchen zu machen in dem Angebot, was ihm von oben gemacht wird. Und wo da die Grenzen sind, was überhaupt zur Wahl stehen darf, das legt die Verfassung fest, das legt das Bundesverfassungsgericht fest, wenn es Parteien erlaubt und verbietet, und die Wahlkommission, die dann eben Parteien zur Wahl zulassen oder auch nicht. Und deswegen steht ein Ergebnis der Wahl auch schon von vornherein fest, egal wie sie ausgeht, die politische Instanz, die sie ansetzt, wird durch die Wahl bestätigt. Es ist nämlich nicht so, dass das Wahlkreuz keinen Inhalt hätte. Es hat einen politischen Inhalt und es hat nämlich genau diesen Inhalt der Bestätigung. Ganz stillschweigend und ohne sich darüber überhaupt Gedanken machen zu müssen, soll er sogar eigentlich gar nicht, billigt der Wähler die Veranstaltung selbst, an der er sich da beteiligt. Er billigt sie eben, indem er sich an ihr beteiligt. Außer den Fragen, die zur Abstimmung gestellt werden, außer den personellen Alternativen, gibt es für ihn nichts zu entscheiden. Das steht fest. Und zweitens steht auch fest, wer das überhaupt ist, was das überhaupt für eine Sorte Leute ist, die er da auswählt. Das sind eben nicht Leute wie du und ich. Das sind Leute aus einer politischen Elite. Heutzutage hat sich ja sogar ein bisschen der Begriff politische Klasse für diese Sorte Menschheit eingebürgert. Und die lassen sich wählen, weil sie über das Wählen in eine Herrschaftsposition kommen. Also in eine Position, wo sie Macht ausüben, wo sie per Recht und Gesetz definieren, wie es im Land weitergeht, ob es Hartz IV gibt oder nicht, ob Subventionen gezahlt werden oder nicht, wie hoch das Arbeitslosengeld ist, ob es einen Krieg in Afghanistan gibt und so weiter und so fort. Das ist deren Aufgabe. Die politischen Ämter, in die sie kommen, sind nicht einfach arbeitsteilige Funktionen, wie man sich das vielleicht harmlos vorstellen mag. Ja, der eine kümmert sich halt um die Wasserversorgung und der andere kümmert sich ums Brötchenbacken. Sondern es sind halt Positionen, von denen aus Herrschaft ausgeübt wird. Das heißt, anderen Leuten vorgeschrieben wird und vorgesammelt wird, unter welchen Bedingungen sie zu leben haben und mit welchen Umständen und ökonomischen und politischen Verhältnissen sie zurechtkommen müssen. Die Wahl in eine Herrschaftsposition gibt den Leuten, die da gewählt werden, dieses Recht, das Kommando über sämtliche Lebensbedingungen im Lande auszuüben. Und das ist die positive Leistung der Wahl, nicht verändern, sondern ganz im Gegenteil Bestellung einer Regierung, einer Herrschaft, die dann diese Aufgabe und diese Tätigkeit ausübt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn der Wähler Führungsfunktionen für Ämter auswählt, dann bekennt er sich gleichzeitig zu der gesamten öffentlichen Ordnung, die von diesen Ämtern aus gemanagt wird. Mit der Wahl wird stillschweigend nichts Geringeres als die gesamte politische Herrschaft im Land abgehakt, die ganzen Inhalte und Ziele und Zwecke, die die Politik und die Ökonomie in diesem Land bestimmen. Das ist einmal der ganze politische Apparat selber, angefangen vom Parlament und von den Gerichten bis runter zum Arbeitsamt. Und diese Ämter sind ja nicht einfach neutrale Instanzen, die irgendwas machen, sondern die haben ja Aufgaben und diese Aufgaben stehen fest, deswegen heißen die ja auch immer schon so. Da gibt es ein Justizministerium, da gibt es ein Wirtschaftsministerium, da gibt es ein Verkehrsministerium, da gibt es ein Verteidigungsministerium. Und schon aus deren Namen kann man entnehmen, dass das, was die zu tun haben, nicht abhängig ist von den Leuten, die diese Funktionen dann wahrnehmen, sondern verobjektiviert existieren in diesen Ämtern selber, also Staatsfunktionen, würde vielleicht der Politologe sagen, sind, also Ziele und Zwecke, die in dieser Gesellschaft institutionalisiert vorliegen und wo die Leute, die dann reinkommen, diese Ämter, die es dann im Amtseid heißt, zum Wohl der Bundesrepublik Deutschland ausüben. Worum es überhaupt in diesem Land geht, Wachstum, deutsche Interessen auf der Welt durchsetzen, den Sozialstaat regeln, all diese Aufgaben existieren vor wie nach der Wahl genauso weiter, an der wesentlichen Stellung, die Leute in der Gesellschaft haben, wie sie überhaupt in diesen Staatsaufgaben vorkommen, ändert sich überhaupt nichts. Was sich ändert, ist, wer das dann übernimmt, diese Führungsaufgaben wahrzunehmen. Alles, was der Mensch praktisch zu spüren kriegt, alles, was er praktisch erfährt, als Student, als Arbeiter, als Rentner, eben als jemand, der mit den ökonomischen Umständen dieses Landes zurechtkommen muss, als Familienvater oder Mutter. Alles das steht fest und wird durch die Wahl nicht im geringsten tangiert. Und auch das weiß natürlich irgendwie jemand, jeder, dass das, womit man es da zu tun hat, in meistens ziemlich ungemütliche Angelegenheiten sind. Dass es keineswegs so ist, der Mensch in dieser Gesellschaft die materielle Freiheit genießt, die er gerne hätte und bräuchte, dass das Erwerbsleben für die meisten Leute kein vergnügliches Arbeiten ist, sondern ziemlich harte Anforderungen und dass die Ansprüche, die der Staat an den Bürger als Steuerzahler, aber auch als Familienvater und Mutter und als Soldat stellt, dass diese Ansprüche ja auch nicht gerade gering sind. Also zu spüren bekommt der Bürger die Tätigkeit des Staates an allen möglichen Ecken in negativer Weise, in einschränkender, in beschränkender Weise. Und deswegen sind ja die meisten Leute auch in allen möglichen Hinsichten durchaus nicht einfach zufrieden mit dem, was die Politik so macht. Einen richtig zufriedenen Staatsbürger gibt es eigentlich gar nicht. Sondern stellen an allen Ecken und Enden fest, dass sie, was sie eigentlich bräuchten und nötig hätten, dass das von der Politik gar nicht geleistet wird oder die Politik sogar das Gegenteil von dem macht, was sie eigentlich gerne hätten. Das ist der eigentliche Hammer an der Wahl, dass der Wähler überhaupt gar nicht darüber nachdenken muss, überhaupt nicht damit befasst wird, was eigentlich der wirkliche Inhalt dessen ist, was die Leute dann tun, die hinterher regieren. Die Wahl klopft fest, und das ist ihre positive Leistung, das ist nicht einfach, die verändert nichts, sondern das ist genau umgekehrt, die klopft was fest, die stellt was sicher. Die Wahl klopft das Verhältnis von oben und unten fest, sie bestätigt sozusagen nochmal, ja, es gibt Instanzen und Personen, Führer, die sind zuständig für die Regelung der Verhältnisse im Land und es gibt andere, die sich diesen Verhältnissen unterwerfen müssen und sich irgendwie in ihnen zurechtkommen müssen. Dieses Verhältnis von oben und unten wird festgeklopft Damit wird zugleich das Verhältnis von Arm und Reich festgeklopft. Also es sitzt eigentlich an den Schalthebeln der ökonomischen Macht. Und wer hat zu arbeiten oder im Zweifelsfall arbeitslos zu sein? Und regiert wird dann ein Kapitalstandort mit Sozialstaat. Und die Aufgaben, die sich aus diesem Kapitalstandort und den sozialstaatlichen Funktionen, die da rauskommen, ergeben, die werden dann von den Führern wahrgenommen, die dann neu an der Regierung sind. Und wenn man sich den Staatsapparat, nicht nur der Bundesrepublik, aber auch der, dann mal so anschaut, wie der so aussieht, wie der ausgestattet ist, was für ein Aufwand betrieben wird, um diese Staatsorganisation am Laufen zu halten und durchzuführen, dann kann man eigentlich, wenn man will, oder könnte man, wenn man wollte, schon im ersten Augenschein feststellen, dass es offensichtlich relativ viel Gewalt braucht, um einen Laden wie den unseren überhaupt funktionsfähig und am Laufen zu halten, um sicherzustellen, dass wirklich alle Leute das machen, was sie sollen, und sich an die Aufgaben und Dienste und Pflichten halten, die ihnen auferlegt sind und sich nicht an allen Ecken über die Stränge schlagen. Gewählt wird also, wie könnte es anders sein, nicht der Inhalt der Politik, sondern gewählt werden die Personen, die die Macht im Lande im Sinne dieser Inhalte ausüben. Die ganze Wahl, die ganze Veranstaltung, beruht also darauf, dass in der Demokratie Amt und Person getrennt sind. Dass der Zweck der Herrschaft, die Staatsräson, worum es in diesem Lande überhaupt geht, heutzutage heißt es Krisenbewältigung, Deutschland aus der Krise führen, dass das feststeht. Und nur weil das feststeht, ist das überhaupt so problemlos zu haben, dann einfach die Personen auszuwechseln, die diese Funktion dann ausüben. Da gibt es dann zwar Streit zwischen den Parteien, da gibt es auch unterschiedliche Konzepte und unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie diese Funktionen und diese Aufgaben, diese Zwecke durchgeführt werden, selbstverständlich, da ist man sich keineswegs immer einig. Aber dass es darum geht, Wachstum herbeizuregieren, Deutschland zu stärken, den Platz Deutschlands in der Welt zu sichern und auszubauen, da sind sich alle Parteien mehr oder weniger einig. Das Auswechseln der Herrschaftsfiguren hat seine verletzliche Grundlage darin, dass das, was sie dann zu tun haben, jenseits von deren persönlichen Neigungen feststeht. Und das ist übrigens auch das, was die Wissenschaft, die sich affirmativ mit diesen Verhältnissen befasst, meint, wenn sie sagt, Wahlen sind ein Mittel stabilen Regierens. Denn der ist ja jetzt nicht einfach ein passiv Unterworfener unter diese Verhältnisse. Der Wähler ist aufgefordert, ausdrücklich, ganz grundsätzlich seine Zustimmung zu den Verhältnissen zu geben, in denen er lebt. Die Form, in der er seine Zustimmung gibt, ist jetzt nicht die, dass er ankreuzt, ich bin für Kapitalismus, das muss er gar nicht, den gibt es sowieso, sondern die Form, in der er diese Zustimmung zum Kapitalismus und zu den kapitalistischen Verhältnissen abliefert, ist die, dass er darüber befindet, wer darf denn, wer soll denn den Kapitalismus regieren, die entscheidenden Staatsfunktionen in ihm ausüben. Und da hat man schon einen ersten Hinweis darauf, was die politischen Macher eigentlich an der Wahl schätzen. Weil ein Volk, das sich auf diese Weise zur Wahl bitten lässt, ist, und da haben die Politiker überhaupt nicht Unrecht, offenbar ziemlich fügsam. Es hat sich daran gewöhnt, dass die entscheidenden Bedingungen und Umstände des eigenen Lebens nicht von einem selber, sondern von einer fremden Macht festgelegt werden, dass einem selber gar nichts anderes übrig bleibt, als sich an das anzupassen, was einem von oben serviert wird. Und das erklärt sich einverstanden damit, dass die einzige Art und Weise, wie man als Bürger überhaupt gefragt ist, bei der Regelung der eigenen Verhältnisse, das sind ja immer die eigenen Verhältnisse, die da geregelt wird, eben wie ist, zu sagen, die da oben sind zuständig, die machen das, also darf ich mir die Frage vorlegen, wie, wer übt diese Zuständigkeit am besten aus, den hätte ich da gerne als Herrscher über mich. Und das ist natürlich schon eine seltsame Frage und auch ein kleiner Widerspruch. Sich selbst hier vorzulegen, von wem möchte ich denn bitte schon regiert werden? So legt sich die Frage natürlich auch keinem Leader vor. Das wäre dann, wenn ich ein bisschen was über den Wahlkampf erzähle, vielleicht noch zu erläutern, wie dann diese Frage beim Wähler eigentlich tatsächlich vorkommt. Aber objektiv ist das, was der Bürger da macht, wie gesagt, ohne dass er damit überhaupt befasst wird, genau das, nämlich zu sagen, ich bin einverstanden, dass regiert wird, vor der Wahl wie nach der Wahl. Und in mir ist es am liebsten, wenn schon regiert wird, dass das dann die SPD macht und nicht die CDU. Vorher wie nachher hat man nichts darüber zu sagen, was die Herrschaft dann tut. Die ist ja dann freigesetzt, ermächtigt, wenn sie gewählt ist. Die bestimmt dann die Richtlinien der Politik nach ihren Entscheidungen und ihren Kriterien. Und gleichzeitig soll man sich den Kopf zerbrechen, wen man gerne hätte, der dann hinterher ganz frei und unabhängig und handlungsfähig eben diese Staatsgeschäfte wahrnimmt. Die Frage ist also nach mehreren Seiten hin, wie geht das eigentlich? Die erste Hälfte der Antwort auf diese Frage will ich geben mit der Erläuterung dessen, wie eigentlich die Wahl als Organisation, als Veranstaltung zu dieser inhaltlichen Bestimmung des Wählens passt. Also dieser inhaltlichen Bestimmung, die sagt ja, hallo Bürger, sag ja zu den Verhältnissen, in denen du lebst, ohne überhaupt dich mit den Verhältnissen theoretisch wie praktisch auseinanderzusetzen, sag ja dazu, indem du alles abhakst und dich nur noch mit der Frage befasst, welche Figuren, welche Parteien regeln die Verhältnisse von oben nach meinem Geschmack am besten. Die Wahl, das ist die zweite Abteilung meines ersten Teils, die Wahl passt zu diesem Inhalt dessen, was sachlich mit der Wahl passiert, Zustimmung zum Regiertwerden, haargenau. Schauen wir uns das mal an. Was macht man da? Man geht in eine Wahlkabine, bekommt man einen Zettel mit lauter Namen und Kreuzen oder Parteien und Kreisen und dann macht man irgendwo ein Kreuz. Dann werden die Stimmen ausgezählt und je nach Wahlsystem, das ist in einem Land so und im anderen Land so, kommt dann ein Zahlenverhältnis raus und in diesem Zahlenverhältnis entscheidet sich, welche Politikergarnitur die Macht bekommt, beziehungsweise welche dann die Chance bekommen, miteinander Koalitionsverhandlungen einzugehen und miteinander auszumachen, wer dann regieren soll und wer in die Opposition geht. Übrigens auch das, Klammer auf, ein interessantes Phänomen. Die Einigkeit der Parteien in der Frage, was ist eigentlich der Zweck der Politik in diesem Land, worum geht es eigentlich, welche Ziele setzt sich die Politik, die kann man auch noch daran erkennen, wie reibungslos das Verhältnis von Regierung und Opposition geht. Eine Partei, die sagt, gut, die Mehrheit der Wähler hat gesagt, ich komme nicht an die Macht, dann gehe ich eben in die Opposition und warte 4 Jahre und dann versuche ich es in 4 Jahren nochmal, ob sich dann vielleicht die Zahlenverhältnisse ändern. Eine Partei, die sich zum Wahlergebnis so stellt, die hat offenbar gar keine prinzipielle Kritik daran, dass ihre Konkurrenzpartei regiert. Die mag Differenzen in einzelnen Punkten haben und abweichende Vorstellungen davon haben, wie man die Banken saniert und ob man jetzt in Afghanistan mehr oder weniger oder länger oder kürzer kriegt. Aber einen prinzipiellen Einwand in dem Sinne, dass sie sagen würde, wenn die das machen, dann geht ja alles den Bach runter, worum es mir geht. Das kann eine solche Opposition nicht haben, und das sieht man übrigens auch in Ländern, wo dann nach der Wahl eine Opposition eben nicht sich einfach mit der Rolle des überstimmten Fraktionen zufrieden gibt, sondern dann auf die Straße geht oder den Übergang zum Bürgerkrieg macht und sagt, nein, die nicht, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, wir wollen dran. Also schon in diesem geregelten Verhältnis von Regierung und Opposition sieht man, wie einig sich ganz prinzipiell alle beteiligten Parteien darin sind, dass auch wenn die andere Partei nicht in allen Punkten so verfährt, wie man es gerne hätte, kein prinzipieller Einwand dagegen besteht, dass sie zum Nutzen der Nation regiert. Also die Stimmen werden ausgezählt und das Resultat mit Koalitionsschaffer hin und her heißt dann, die Mehrheit bestimmt, die Mehrheit der Stimmen bestimmt, wer in die Regierung geht und wer in die Opposition geht. Das ist eine ziemlich seltsame Veranstaltung, weil bezeichnet wird sie ja als, da betätigt sich der Wählerwille. Aber wenn man sich mal die Frage vorlegt, was ist das eigentlich für eine Art der Willensabgabe, dann muss man sagen, das ist eigentlich eine Willensabgabe, die hat gar keinen Inhalt. Normalerweise, wenn ich sage, ich will irgendetwas, dann kommt hinterher was Konkretes. Da kommt irgendein Interesse, ein Wunsch, eine Vorstellung, eine Absicht. Das Kreuz nur, die Partei soll es sein. Die Gründe dafür, warum man jetzt als Wähler genau die Partei haben will und andere nicht, die kommen oft in der Wahl nicht vor. Und die dürfen übrigens auch gar nicht vorkommen. Wenn man auf den Wahlzettel draufschreibt, ich kreuze die SPD an, weil ich finde, deren Bildungspolitik gut, dann ist der Wahlzettel ungültig. Also es ist gar nicht beabsichtigt, sondern sogar ausdrücklich verboten, dass der Mensch quasi seine Wahlstimme mit einem Auftrag versieht. Da quasi zu der Wahlstimme dazu sagt, hallo SPD, ich habe dich deswegen gewählt und deswegen, und das musst du jetzt bitte schon auch machen, weil sonst ziehe ich meine Stimme wieder zurück. Das ist einfach durch den Wahlakt selber vollkommen ausgeschlossen und das soll auch so sein. Es ist offenbar gerade wichtig, dass der Mensch Zustimmung pur, Entscheidung pur macht und den ganzen Grund, weswegen er die macht, einfach unter den Tisch fallen lässt. Und insofern übrigens kann man auch eigentlich ein Wahlergebnis überhaupt nicht entnehmen, warum wer welche Partei gewählt hat. Das findet die Wissenschaft wiederum ganz toll, die macht dann nämlich Wählererhebungen und geht hin und befragt die Leute und macht Interviews und sagt, aha. Aber in Wirklichkeit ist dieses Zusammenaddieren der Stimmen, das Zusammenaddieren von völlig beliebigen und wahrscheinlich zum Teil auch total gegensätzlichen Gründen dafür, warum der sein Kreuz wohin gemacht hat, alles wurscht. Ob die Leute sich überhaupt einig sind in dem Grund, warum sie die Grünen wollen, darauf kommt es eben gar nicht an, sondern darauf ankommt es nur, wie viele sind für die Grünen. Der Wähler soll die Herrschaft gar nicht mit einem inhaltlichen Auftrag zum Regieren bestellen. Und das ist übrigens der Grund dafür, warum Wahlen auch nicht ändern, weil schon in der Wahlstimmenabgabe selbst jeder Änderungswille in der Aktion selber quasi automatisch rausgekickt wird. Und das Zweite, was man dem entnehmen kann, ist, da kommt ja sowas Ähnliches wie eine kollektive Willensäußerung raus. Also es gibt eine Mehrheit, so und so viele Tausend oder zigtausend Stimmen für folgende Partei. Und diese kollektive Willensäußerung, die kommt auf eine ganz merkwürdige Weise zustande, nämlich durch Zusammenzählen. Da findet überhaupt gar keine Verständigung statt, wie man sich vielleicht normalerweise eine kollektive Willensäußerung vorstellen würde. Da diskutieren Leute, was kommt zum Ergebnis und sagen, das machen wir jetzt. Und dann hat man sich über die Sache verständigt und dann ist das Resultat. Sondern jeder Wähler soll ganz geheim, frei und für sich entscheiden und sich gerade nicht mit anderen darüber verabreden, warum er jetzt was Bestimmtes von der Politik und in der Politik will. das schreibt das Geheimnis vor. Und das unterstreicht nochmal, dass dem demokratischen Wahlakt jede Gemeinsamkeit des Überlegens und Beschließens völlig fremd ist. Und das hat übrigens auch einen guten Grund. Weil der Wähler, den er wählt, das sind ja völlig unterschiedliche und gegensätzliche ökonomische und politische Figuren. Das sind Arbeiter, das sind Studenten, das sind Unternehmer. Und die haben ja in dem Sinne in ihrer bürgerlichen Existenz gar kein gemeinsames Interesse. Wenn die alle ihre Interessen auf die Wahlzettel draufschreiben würden, käme ja gar keine Gemeinsamkeit raus. Die Gemeinsamkeit kommt überhaupt nur darüber zustande, dass jeder seinen Gegensatz, in dem er zu den anderen tatsächlich tagtäglich steht, vergisst, weglässt und sich zu ihm so verhält, als wäre er ein Stück einer Gemeinschaft, die er in Wahrheit überhaupt gar nicht ist, sondern wo er in Wahrheit mit lauter Konflikten und Gegensätzen und Streitereien zu tun hat. Der Mieter und ein Vermieter können sich herzlich und spinnefeind sein und beide die gleiche Partei wählen. Das sieht man der Stimme nicht an und das tut in ihrem Gegensatz gar keinen Abbruch. Da wählt man eben als Mitglied des Volkes in dieser Abstraktion und nicht in seiner Eigenschaft als jemand mit besonderen, konkreten Interessen, mit dem man zu anderen in Konflikt und Gegensatz steht. Wenn man sich also fragt, wozu diese Art Willenskundgebung eigentlich überhaupt gut ist, dann muss man sagen, die taucht zu gar nichts anderem als zum Zusammenziehen vor. Die taucht gar nicht dazu, dass man damit irgendeine Botschaft los wird an die Politik. Wie soll man mit einem Kreuz eine Botschaft los sein? Die einzige Botschaft des Kreuzes ist, ich bin auch einer, der an der Stelle das Kreuz gemacht hat. Die Botschaft übrigens der Wahl kommt immer durch diejenigen rein, die dann nach der Wahl sagen, ich verstehe das Wahlergebnis folgendermaßen. Und das könnte man immer sagen, weil das kann man ja auch verstehen, wie man will, bei dem Wahlergebnis selber ist es ja überhaupt nicht zu entnehmen, das ist ja bloß eine Quantität Stimmen. Also wenn Steinmeier sich hinstellt und sagt, ich verstehe das Ergebnis der Landtagswahlen so, dass Schwarz-Gelb in diesem Land nicht gewollt ist, dann ist es eine von ihm vorgenommene, interessierte und vollkommen willkürliche Deutung eines quantitativ zusammengezählten Wahlstimmenergebnisses, was er einfach, das war einfach sein Interesse, dass er nicht will, dass Schwarz-Gelb zum Zuge kommt, dem Wähler quasi als ihren eigentlichen Grund zum Kreuz machen unterschiebt, ohne überhaupt wissen zu können oder auch wissen zu wollen, ob das tatsächlich deren Grund war oder nicht. Man darf sich auch nach der Seite nicht täuschen. Jemand, der dieses Kreuz so macht, also erstens sich dafür hergibt, zu sagen, ja, ich will in 4 Jahren wieder regiert werden, und zwar in diesen Verhältnissen, und deswegen lieber von dem als von dem. Und der sich zweitens dazu hergibt, zu sagen, deswegen mache ich ein Kreuz und finde mich damit ab, dass mein Wille eben nur in dieser Abstraktheit und in dieser Gleichgültigkeit neben allen anderen Willen existiert. Der nimmt damit auch einen Standpunkt zu deinen eigenen Interessen ein. Das ist nicht einfach eine negative Stellung, sondern es ist eine positive Stellung zum eigenen Interesse. Nämlich, dass das eigene Interesse auch nur so weit zählt, wie es dann vielleicht möglicherweise hinterher in der Politik der Partei, die man gewählt hat, eventuell vorkommt. Ob die drankommen, die man selbst gewählt hat, hat man überhaupt nicht in der Hand. Ob die auch nur, selbst wenn die drankommen, auch noch nur im Entferntesten das machen, weswegen man selber sein Kreuz gemacht hat, steht in den Sternen. Und indem man das Kreuz macht, erklärt man sich auch damit einverstanden, dass die Rolle, die eigenen Gründe fürs Wählen spielen, bei der Politik hinterher schlicht und einfach nicht mehr vorkommt. Und insofern und deshalb ist die Wahl, so wie sie bei uns organisiert ist, genau die passende Form der Zustimmung zum Regiertwerden pur, weil was anderes kann man einer Quantität Wahlstimmen eben auch beim besten Willen gar nicht entnehmen, als dem kollektiven Willen, so und so viele Leute sind für die Partei und so viele sind für die Partei und mehr Aussagen enthält das Wahlergebnis schlicht und einfach nicht. Und damit sieht man wieder einen Punkt, an dem, warum die Macher von diesen Lagen diese Veranstaltung so nützlich finden. Die können sie nämlich auf der Grundlage benutzen, als Berufungstitel für alles, was sie hinterher tun. Sie stellen sich dann hin und sagen, wir sind gewählt, also sind wir legitimiert, also dürfen wir dieses und jenes und machen das auch. Und wenn sich dann ein Teil der Bürger dann mit dieser Umgangsweise mit ihren Stimmen unzufrieden ist, sich hinstellt und sagt, so war das nicht gedacht, und eventuell eine Demonstration macht gegen irgendeine politische Maßnahme, dann heißt die Antwort der Politik von oben, wir beugen uns nicht dem Druck der Straße. Das ist ein sehr verräterischer Satz, weil dieser Satz auch nochmal betont, wie die ganze Sache gemeint ist. Der Mensch soll für diesen einen kurzen Augenblick am 27. September aus seiner Rolle als bloß Unterworfener unter die Politik heraustreten, so positiv sagen, dass er eine Regierung will, und zwar folgende. Und hinterher soll er wieder nach Hause gehen und sich praktisch völlig gleichgültig dazu stellen, ob die Regierung überhaupt das macht, weswegen er sie regiert hat, weil das kam ja in seiner Wahlstimme gar nicht vor. Und sobald man das nicht tut, sobald man sich hinstellt und sagt, ihr habt doch gesagt, ihr wollt die AKWs abschalten, jetzt macht ihr das gar nicht. Dann sagt die Politik, nee, so war das nicht gemeint, Jungs. Das mögen wir ja damals gesagt haben, aber die Verhältnisse haben sich geändert und dann kommen die üblichen Argumente, die man kennt. Aber die Argumente haben immer einen Gehalt. Leute, das ist unsere Sache, das festzulegen, wie wir den Wählerauftrag verstehen. Und euer Auftrag ist damit erledigt, dass ihr eure Stimme abgegeben habt. Jetzt habt ihr ab sofort wieder in dem Machen der Politik nichts mehr zu sagen. Das ist also die positive Leistung der Wahl. Und die geht weit darüber hinaus, über die Feststellung, die ändert nichts. Das ist viel schlimmer. Die Wahl ist die Unterschrift von Regierten unter die Zuständigkeit der Politik für alle ihre Lebensverhältnisse. Sie ist die Unterschrift darunter, dass die darüber entscheiden, wie es einem selber im Leben geht und die auch befugt sind und legitimiert sind, und das leistet die Wahl, diese Legitimation. Die sind jetzt vom Volk beauftragt. So geht die Staatsgewalt vom Volk aus, dass sie dann eben dort landet und von dort auch ausgeübt wird. Und insofern ist es auch gar nicht verwunderlich, dass die Gewählten nach der Wahl sich immer ganz herzlich bei ihren Wählern bedanken. Erstens bedanken sie sich für die vielen, die sie gewählt haben, und zweitens bedanken sie sich aber auch regelmäßig immer fürs Wählen überhaupt, weil nicht ganz umsonst, nicht ganz zu Unrecht, entnehmen sie der Höhe der Wahlbeteiligung und der Stimmenverteilung sowas wie ein Gradmesser dessen, inwieweit die Bürger bei aller Unzufriedenheit, die sie bei der Politik, die sie über die Politik haben, bereit sind, sich wieder den Gesetzen und Vorschriften zu beugen und abzuwarten, was ihnen wieder von oben serviert wird und sich wieder in die Verhältnisse einzurichten, die die Politik sich als nächstes ausdenkt. Das ist das, was die Wahl objektiv ist. Es ist aber natürlich auch klar, deswegen bin ich ja auch so eingestiegen mit dem, was wird einem Sozialkundeunterricht erzählt, deswegen geht keiner von seinem subjektiven Standpunkt aus wählen. Noch jeder, der wählen geht, verbindet mit der Wahl, wie ich meine, falsche Vorstellungen darüber, was er damit eigentlich will und bewirkt und erreichen will. Und diese Vorstellung zu pflegen und zu nähern, mit Inhalt zu füllen, das ist eigentlich der Inhalt dessen, was im Wahlkampf passiert. Das wäre dann das Eingehen auf diese Veranstaltung mit den die Oberen, die Unteren dafür agitieren, jetzt wählt mal schön, jetzt übersetzt mal eure Unzufriedenheit in ein Kreuz. Das will ja immer noch gemacht sein. Das ist nicht einfach ein automatischer Reflex, sondern das muss ja jeder tun. Das ist die Veranstaltung namens Wahlkampf. Und dazu hätte ich noch ein paar Ausführungen zu machen, aber ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss und schlage vor, dass wir vielleicht schon mal die ersten Sachen, die ich gesagt habe, mal ein bisschen diskutieren und vielleicht kann ich dann ja noch ein paar Ergänzungen in Sachen Wahlkampf machen, wenn das dann gewünscht ist. Ja, erstmal danke bitte für einen schönen Vortrag. Meine Frage, wäre es vielleicht eine Idee, so eine Partei mit Wahlmännern oder Wahlfrauen zu machen, die dann einfach direkt abstimmen, wenn ich mir das alles anhöre, ist das absolut abstrus sowas. Da geht sowas gar nicht, weil man kann es ja wahrscheinlich nicht ändern. Da wird ja dazu ja nichts gesagt, was machbar wäre. Die Frage ist, wozu das gut sein soll. Ja, da kann man ja ein bisschen mehr Volksmeinung reinbringen praktisch. Und ja die Leute, die Wahlmänner oder Frauen stimmen ja für einen ab. Für die Sachen, die man dann selber denen halt sagt, also per Abstimmung oder sowas. Ist das nicht eine merkwürdige Verdoppelung? Also, ist das nicht eine merkwürdige Verdoppelung? Weil schau mal, ich gehe jetzt mal davon aus, die Leute, die denken, die haben in irgendeinem Punkt ein gemeinsames Interesse. Mir ist es mal egal, welches. Das weiß ich, höheren Lohn, mehr Arbeitslosen, das ein Sie. Und dann schicken Sie jetzt Leute mit dem Auftrag ins Parlament, ihr vertretet bitte dieses Interesse. Dann macht das andere Interesse das auch und dann hat man kein Parlament, das ein Land regiert und die Einheit des Volkes herstellt, sondern hat man den Gegensatz der Interessen verdoppelt, den es in der Gesellschaft gibt, verdoppelt in einen Gegensatz der verschiedenen Interessen auf der Ebene der Politik. Aber das ist ja gerade der Witz an der Wahl, dass die Wahl gerade dafür sorgt und sorgen soll, dass die Gegensätze, die im Volk, die im Land praktisch existieren, dass die gerade nicht das Bestimmende dessen ist, was die Politik macht. Das ist gerade, wenn alle Leute auch zur Wahl aufgerufen sind mit der Anforderung, vergiss jetzt, dass du Arbeiter, Mieter, Kapitalist und denk dich als Mitglied einer Gemeinschaft namens Volk und einer gemeinsamen Regierung, dann ist unterstellt, dass das, was die Regierung macht, nicht zusammenfallen kann und auch gar nicht damit zusammenfallen soll, mit irgendeinem besonderen Interesse, was im Land hat. Es soll ja gerade ein getrennt von den besonderen gegensätzlichen Interessen funktionierende Herrschaft existieren, die diese Gegensätze regelt und aufrechterhält und das betreut. Verstehst? Und insofern, ja, warum braucht man Leute über sich, die anderen gesetzliche Vorschriften macht, nochmal als Verdopplung des Interesses, was man sowieso hat? Kann man das doch gleich dort austragen, wo man es hat. Meine Frage, wo besonders in den Austrag? Das halte ich wirklich für kein großes Rätsel. Ja, Sie meinen, also er meint doch jetzt, die einzelnen Interessen sollten durch Wahlmänner, Wahlfrauen nochmal abgestimmt werden, oder das habe ich nicht verstanden. Genau, richtig, das meinte ich. Ja, wissen wir, okay, Sie meinen jetzt, die Politik selbst soll alles zusammenführen. Also nein, das ist das, was sie tut. Ja. Nicht, die soll das nicht, das ist das, was sie tut. Die stellt gewaltsam eine Einigkeit der Interessen her, die es in der Sache nicht nur nicht gibt, sondern die in der Sache ja als lauter Gegensätze und widerstreitende Interessen existiert. Und wenn wir unser eigenes Interesse haben, sollten wir uns einfach engagieren damit. So. Das ist ja die Antwort auf meine Frage. Ich rede jetzt erstmal gar nicht von Säulen, sondern ich sage, das sind einfach zwei verschiedene Themen. Wenn mich ein Gewerkschafter fragt, das würde mich wahrscheinlich gar nicht fragen, wie soll ich meine Interesse austragen? Oder dann würde ich sagen, das ist doch das Zweite, das selbst am besten. Das ist keine Frage des Sollen, sondern das ist eine Frage des Inhalts, den dieses Interesse jeweils hat, und des Gegners, auf den man stößt, bei dessen Durchsetzung. Also, man soll sich direkt Ich mache das mal an einem konkreten Beispiel deutlich, was ich meine. Wenn Unternehmen sich hinstellen und sagen, damit der Betrieb weiter rentabel arbeiten kann, müssen die Löhne runter. Dann beschreiten sie mit dem Verweis auf ihr Interesse, nämlich Gewinnerwirtschaftung, das Interesse der Leute, die von diesem Lohn leben müssen. Das ist der Gegensatz, in dem die beiden stehen, praktisch. Die Antwort, würde ich erstmal denken, von denjenigen, die davon so betroffen sind, wäre zu sagen, das wollen wir uns nicht bieten lassen und können wir uns nicht bieten lassen, weil wir brauchen das Geld zum Leben und können uns das gar nicht leisten, wegen des Gewinns des Unternehmers davon Abstriche zu machen. Oder nicht der Gegensatz auf den Tisch. Der hat ja vor ein paar Jahren mal in Deutschland ausnahmsweise tatsächlich in dieser Weise auf dem Tisch gelegen, deswegen sage ich, das ist ja gar kein großes Rätsel, das war bei dem Streik der GDL. Da hat ja tatsächlich mal dieser Konflikt mal bis zum bitteren Ende ausgefochten worden. Und übrigens konnte man da auch sehr schön sehen, wie die Politik, wie der Staat eigentlich zu diesem Gegensatz steht. Der hat nämlich gesagt, ja klar, Leute, habt ihr Streikrecht. Aber dieses Streikrecht hat sich zu brechen und zu messen an der Funktionsfähigkeit der Wirtschaft, an der Sicherstellung, dass der Betrieb keinen ernsthaften Schaden nimmt. Und sobald die Aktion, die ihr unternehmt, um euer Interesse durchzusetzen, in die Nähe dessen kommt, dass sie vielleicht eine Geschäftsschädigung der Bahn ist, muss man die Gerichte anrufen und fragen, ob das überhaupt erlaubt ist. So sorgt die politische Gewalt praktisch dafür, dass ein Interessensgegensatz, den es gibt, ausgetragen wird, und zwar so, dass das eine Interesse obsiegt und das andere sich dem unterordnet. So, das ist die eine Fassung. Die andere Fassung ist, die Leute stellen fest, ihnen wird mit Lohnsenkungen und Entlassungen das Leben immer schwerer gemacht, und dann gibt es eine Partei, die sagt, Mindestlohn jetzt. Und jemand, der dann sich entscheidet zu sagen, ja genau, einen Mindestlohn bräuchte ich eigentlich, jetzt wähle ich die Partei, die mir einen Mindestlohn verspricht. Der hat damit gesagt, dass es nicht seine Sache ist. Dass es nicht seine Sache ist, sicherzustellen, dass er einen Lohn kriegt, von dem er leben kann. Sondern dass er die Antwort auf diese Frage, ob er den kriegt und wann und unter welchen Bedingungen, an eine politische Partei überantwortet, die mit, das denkt er sich dabei, wenn er die wählt, ob das in seiner Wahl schon bekommt, ist ja wichtig, dass das gar nicht vor, aber gehen wir mal davon aus. Der sagt also, von deren Berechnung, von deren politischen Kalkül, von deren Überlegungen, Kalkulationen, Begründung mache ich es abhängig, ob das, worauf ich existenziell angewiesen bin, ob das überhaupt rumkommt oder nicht. Und von dem Unterschied habe ich geredet. Das ist ein Unterschied, ob man sagt, ich habe ein Interesse, ach, da gibt es ja eine zuständige Instanz, die Regierung. Die ist doch dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass mein Lohn stimmt. Und zwar ja, bedingt ist sie dafür zuständig. Eigentlich ist sie dafür gar nicht zuständig. Aber die, und deswegen wähle ich die, und dann soll die dafür sorgen, dass ich einen anständigen Lohn kriege. Und hinterher ist man enttäuscht, weil sie es wieder nicht tut. Und das macht man immer wieder. Und das, diese Entscheidung, das ist eine Entscheidung, zu sagen, was aus meinem Interesse wird, entscheidet sich nicht dort, wo es tatsächlich sich praktisch geltend macht und dort, wo ich praktisch damit zu tun bekomme, dass es mir bestritten wird. Sondern es entscheidet sich ganz woanders, nämlich auf der Ebene der Verwaltung der gesamten Bundesrepublik und unter den Gesichtspunkten und unter den Maßstäben, die dort in der Politik gelten. Und wo dann vielleicht auch noch irgendwann am Ende vorkommt, ja, so ganz ohne Dimension geht es vielleicht auch nicht. Und was man dann bekommt, hängt dann ganz von diesen politischen Berechnungen der Parlamente und der Regierung ab. Und dann sagt man hinterher, ja, das ist nochmal gut gegangen. Oder man sagt, jetzt haben sie doch mit Ihnen nicht das gemacht, was ich von Ihnen erwartet habe. Ja, bitte. Ja, bei uns ja Demokratie oder so, Allmacht geht vom Volke aus. Das System wurde jetzt, haben Sie schön erklärt, stimme ich Ihnen vollkommen zu, und das krasse Gegenteil verkehrt von unserer Politikerklasse, wie man das immer bezeichnen will. Und das haben wir jetzt festgestellt, das erleben wir Tag für Tag. Und die Frage ist einfach, gibt es einen anderen Weg? Müssen wir so groß beherrscht werden? Muss es diese Instrumente geben? Gibt es einfach diesen fairen Weg, den wir eigentlich alle wollen? Oder ist es zwangsläufig, dass ich die dann eben nach oben stellt und dann seine Macht festlegt? Zwangsläufig ist überhaupt nichts. Deswegen habe ich betont, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, wenn man sich das mal näher anschaut, was die Wahl objektiv ist, und den Vorstellungen, die Leute sich machen, wenn sie wählen gehen. Zwangsläufig ist überhaupt nicht, aber eine gewisse Notwendigkeit dieser Verhältnisse, die ich sie eben beschrieben habe, und diese Notwendigkeit liegt in der Art und Weise, das habe ich eigentlich auch nochmal gerade erläutern wollen, an dem Beispiel, liegt in der Art und Weise, wie sich diejenigen, die regiert werden, zur Regierung stellen. Und diese Art, wie die regiert werden, sich zur Regierung, zum regiert werden stellen, würde ich mal versuchen, folgendermaßen in wenigen Sätzen zu kennzeichnen. Jeder Mensch ist, wenn er irgendwie in diesem Land irgendwie seine Brötchen verdienen will und irgendwie zurechtkommen will, darauf angewiesen, sich den politischen und ökonomischen, rechtlich geregelten Verhältnissen anzupassen und unterwerfen, die er halt vorfindet. Der Studierende muss die Schule durchlaufen, muss Pflicht einhalten, muss die Regeln in die Schule einen Vorschrift erledigen. Der arbeiten geht, muss pünktlich erscheinen, muss mit dem Geld zurechtkommen, was er da verdient und so weiter und so fort. Das Recht regelt und schreibt vor, wie man seinen Unterhalt überhaupt gewinnen kann, welche Möglichkeiten einem dafür offen stehen. Und das Geld, was man dabei gewinnt, ist das Maß für die materielle Freiheit, die man dabei erlangt. Und in all diesen Verhältnissen, ist die politische Gewalt immer schon drin. Man hat es andauernd damit zu tun. Das ist ja ein ganz einfaches Beispiel, Mieter Vermieter. Man hat andauernd damit zu tun, dass man auch zum Beispiel auf eine halbwegs preisgünstige Wohnung angewiesen ist, weil man hat nicht genug Geld, und man stellt fest, der Vermieter erhöht einfach die Miete. Dann stellt sich sofort die Frage, darf der das? Und dieses darf der das ist erstmal gar keine unvernünftige Frage, aber im Resultat ist es dann doch eine unvernünftige Frage, wenn man sich so theoretisch nimmt. Darf der das ist die Reflexion des Menschen darauf, was hat der Staat eigentlich mir an Rechten und Freiheiten gegeben und wo beschränkt er die Rechte und Freiheiten des anderen? Das heißt, die politische Gewalt kommt einem dauernd unter als Bedingung für das, was man tut. Und je nachdem, wie die politische Gewalt diese Bedingungen setzt, geht es einem dann ja durchaus auch besser und schlecht oder schlechter. Wenn Arbeitslosengeld 2 abgeschafft wird und Hartz 4 eingerichtet wird von Seiten der Politik, dann verändert sich einfach schlagartig die Lebensumstände von Massen von Leuten. Das ist einfach so. Und weil das so ist, haben die allermeisten Leute sich die fatale Gewohnheit zugelegt, den Staat zu beurteilen als eine Instanz, die eigentlich dafür da wäre, einem beim Zurechtkommen zu helfen. Das ist er zwar überhaupt gar nicht, aber das ist die Vorstellung, die sich dann an diese Erfahrung knüpft. Die Erfahrung heißt, das Mietrecht erlaubt dem Vermieter, mich aus der Wohnung rauszuschmeißen. Die Forderung, die da rauskommt, ist, ich möchte gerne eine Politik, die das Mietrecht ändert, damit er mich nicht einfach rausschmeißen kann. Und dieser Übergang von, ich erfahre das Interesse der anderen als das rechtlich ermächtigte Interesse des anderen als Beschränkung und sehe den Staat dann quasi als Hilfsinstitut dafür, diese Beschränkung abzumildern oder abzuschwächen. Sich die Sache so zurechtzulegen, ist die ganze Grundlage dafür, zu sagen, und dann ist es doch auch in meinem Interesse, dass da oben eine Regierung regiert, die sich auch um meine Interessen kümmert. Also verstehst du, das ist Ich wiederhole das deswegen, weil ich Ihre Frage vorschnell finde. Die einzige Antwort, die ich auf diese Frage überhaupt geben kann, ist, solange, und deswegen sitze ich auch hier und deswegen halte ich auch solche Vorträge, solange die große Masse der Leute diese falsche Auffassung, diese für sie schädliche Auffassung über die Politik hat, dass die eigentlich dazu da wäre, ihnen in ihrer Notlage zu helfen, wo sie es gerade ist, die sie überhaupt in diese Notlage reinwirtschaftet. Solange wird das auch so und wird es auch so bleiben, und deswegen muss man gegen diese Vorstellung anargumentieren und muss sie kritisieren, überall dort, wo man auf sie stößt. Deshalb frage ich nach Alternativen. Wie müssen wir jetzt Alternativen? Aber die Alternativen sollen sich die Leute dann überlegen, die sich dann auf diese Weise klar gemacht haben, dass sie es bisher gemacht haben, nicht okay sind. Ich bin noch nicht jemand, der anderen sagt, welche Alternativen sie sich dann ausdenken sollen. Ich sage denen, was sie lassen sollen. Und was sie sich dann überlegen, das müssen sie sich dann halt selber überlegen. Ich bin noch nicht ein alternativer Führer. Ja, das will ich ja überhaupt gar nicht. Die können uns hier jetzt beraten, uns, oder die sind dazu angestellt, dass wir offener oder mit mehr Informationen in die nächste Wahl reingehen. Ich weiß es nicht, dass ich zuerst gemeldet habe, aber wir müssen einfach. Ich würde mal ganz kurz direkt anschließen wollen. Ja, bitte. Weil mir ist noch eine Sache jetzt bei dir direkt aufgestoßen, und das war irgendwie, als wäre der demokratische Prozess von irgendwie unseren amtierenden Politikern oder sowas ähnlich, als du es gesagt manipuliert worden oder jetzt sozusagen ins Verderben gerissen. Das ist eigentlich genau das, dem du widersprochen hast, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es nämlich genau nicht darum geht, irgendwie, dass irgendwie objektivierte Ämter durch falsche Personen besetzt sind oder sowas, sondern dass nämlich das Problem ist, dass Verwaltung der Beziehungen zwischen Regierten und Regierenden. Und im Absolutismus war das von Gewalt geprägt, und jetzt ist es ein Verhältnis der Legitimation durch Wahlen. Und das ist ja eigentlich der Urteil des Problems, in meinen Augen, und nicht irgendwie, dass ja irgendwie die falschen Politiker das demokratische Konzept falsch ausgelegt haben. Also da muss man mit einer Kritik der Demokratie viel früher ansetzen. Ich weiß es nicht. Und zwar, wenn man das, diese Wahlen also halt konsequent ablehnt, dann, wie sieht es denn dann aus mit nicht wählen, ungültig wählen gehen? Wo stehen denn dann da die Unterschiede für sich? Das ist sogar noch ungültig, wie, dass man dann irgendwie, das ist eben legitimiert, oder es ist halt so, dass wenn man nicht wählen geht, damit eigentlich hat man nicht auch. Also erstmal kann man nicht noch weniger bewirken, als man bewirkt, wenn man wählen geht, dann mit dem Wählen bewirkt man ja, was, das habe ich ja gerade gesagt, und kriegt dazu bei, dass die Herrschaft weiter regieren kann. Insofern bewirkt man es nicht. Das war ja genau eigentlich das, gegen das Argument, gegen das ich anreden wollte, sondern man bewirkt etwas für sich selber Schädliches. Das ist ein kleiner Unterschied. Das zweite ist mit dem Nichtwählen gehen. Naja, das kommt natürlich, das Nichtwählen gehen für sich besagt erstmal noch gar nicht. Es kommt natürlich darauf an, weswegen einer nicht wählen geht. Also ich zum Beispiel gehe nicht wählen, weil ich meine, eine Kritik an dieser Veranstaltung zu haben und eine Veranstaltung, an der ich eine Kritik habe und an der ich mich nicht beteiligen muss. Und an meiner Wahl muss ich mich nicht beteiligen, zu der gehe ich natürlich nicht hin. Aber es gibt auch viele Leute, die gehen nicht hin und meinen, sie würden mit ihrem Nicht-Hingehen quasi so etwas wie eine politische Demo an die Adresse der Herrschenden loswerden. Die meine ich, die täuschen sich schwer. Weil dem Nichtwählen ist genauso wenig der Grund der Unzufriedenheit anzusehen, wie dem Wählen der Grund des Dafürseins anzusehen ist. Man kann es der schlichten Tatsache, dass 30% nicht wählen, nicht entnehmen, warum die nicht gewählt haben. Die haben halt aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht gewählt und die sind auch keine gemeinsame, sich organisiert habende Gruppe von Leuten, die jetzt gesagt haben, so, wir haben jetzt was anderes vor und deswegen können uns die Wahlen gestohlen bleiben. Dann war der junge Mann da hinten ein bisschen ungeduldig, das lass ihn vor. Ja. Also ich meine, Sie haben jetzt letztlich die gesamte Zeit, die da Zielbau und sozusagen Demokratie deutlich kritisiert. Das mit dem Wählen gehen, nicht wählen gehen und hier, das sei auch jedem selbst überlassen. Aber letztlich ist doch tatsächlich schon die Frage, wo liegen die Alternativen? Weil ich prinzipiell jetzt mal unabhängig von Politik oder nicht Politik prinzipiell sage, ich kann nur irgendwas anderes fordern. Ich kann nur auf irgendetwas anderes, auf irgendein anderes System hinwirken, wenn ich eine bessere Idee habe. Und ich muss ehrlich zugeben, ich sehe, so wie Sie es darstellen, letztlich nur die Alternative der Anarchie oder aber der Diktatur. Und die erscheinen mir, weiß Gott, nicht besser, als das Thema, was wir in Deutschland haben. Ja, dann ist das halt Ihre Meinung, da kann ich irgendwie wenig zu sagen. Ich weiß nicht, was an Anarchie schlimm ist. Anarchie heißt einfach vom Begriff her, dass Anarchie eigentlich bloß Abwesenheit von Herrschaft. Und ich weiß nicht, man ist wirklich der Meinung, und ich nehme ich Ihre Ausführung, dass Abwesenheit von Herrschaft heißt, also die Leute gehen aufeinander los und schlagen sich wechselseitig tot, und die Herrschaft wäre eigentlich insofern eine nützliche Einrichtung, weil sie verhindert, dass die Leute sich wechselseitig totschlagen. Dieses Menschenbild habe ich nicht. Und dass die Leute sich wechselseitig in die Quere kommen, Kapitalismus, das liegt auch nicht an ihrer Natur, sondern es liegt an den gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen sie aufeinander losgelassen sind. Und insofern kann ich mit so plakativen Äußerungen, wie ich kann mir nur Anarchie oder Diktatur vorstellen, kann ich erstmal nichts anfangen, weil, wie gesagt, also bei Anarchie weiß ich erstmal sowieso gleich überhaupt gar nicht, was ich jetzt, mit welchem Inhalt, welchen kritikablen Inhalt ich mir jetzt zur Anarchie denken soll, außer eben, ja gut, da regiert nicht keiner, aber na und? Was dann stattdessen ist, weiß ich ja nicht, jetzt sagt er das Wort nicht. Und bei Diktatur, sag mal so, das ist insofern ein sehr billiges Argument. Weil Diktatur ja eigentlich bloß sagt, da regiert eine Regierung, ohne das Volk zwischendurch immer 10 Runden zu bieten. Und insofern ist das Argument etwas pathologisch. Ne? Also klar kann man sich immer schlimmere Verhältnisse vorstellen, als die, unter denen man selber lebt. Dafür sorgt es für den Verlustung selber, dass man sich die mal vorstellen kann, was es immer irgendwo gibt. Und insofern kann man sich dann auch immer zufrieden zurücklegen und sagen, also in der Bundesrepublik geht es mir immer noch vergleichsweise gut. aber das ist, das hilft in der Klärung der Frage, was hat man eigentlich an diesem Land zu kritisieren und warum ist man eigentlich gegen was in diesem Land? Richtig, eigentlich nicht so sicherlich total. Ja. Ja, aber da komme ich auch nochmal zu dem Punkt, wenn man kritisiert, dann finde ich, muss man auch Verbesserungsvorschläge. Was steht da? In welchem Kanon? Ja, aber die sagen, die wollen nicht wählen gehen. Und die stellen das alles sehr in Frage. Und die fordern fast auf, dass Leute nicht wählen gehen. Gut, das kann man so sagen. Aber die Frage ist, was ist, wenn halt keiner mehr wählen geht? Was ist dann? Ja, was ist dann nicht? Also kriegen die Fragen zurück, was ist dann? Das ist doch überall. Es gibt von dem jetzigen Standpunkt aus, hat ja eben schon gehört, kann sich die Mehrheit der Leute im Wesentlichen nur noch zwei Alternativen vorstellen, Diktatur oder Anarchie, wobei Anarchie meistens so negativ besetzt ist, dass ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Und, aber das ist doch wie mit allen Sachen. Wenn ich ein Problem habe und ich fange an, drüber nachzudenken, und ich überlege, was kann ich machen, wo kann ich das machen, was wünsche ich mir denn zum Beispiel? Und dann muss ich darüber nachdenken, was ich vielleicht wollen. Und darum entwickelt sich automatisch im Normalfall, wenn es etwas völlig Neues, was wir vielleicht überhaupt noch nicht kennen, wo wir vielleicht jetzt noch kennen. Ja, also da stimme ich auf jeden Fall zu. Jeder sollte sich Gedanken machen. Und deswegen gehe ich zum Beispiel wählen. Ich mache mir sehr viel Gedanken um diese Wahl und ich habe. Sie haben vorhin, also ich habe es von jedem Fall so verstanden, dass man einfach dieses Kreuz gesetzt ohne Inhalt. Ich setze mit Inhalt. Und ich sage ganz genau, warum ich welche Partei wähle. Und das schreiben Sie auf den Wahlzettel drauf. Ich schreibe das nicht auf den Wahlzettel. Also weiß das hinterher auch keiner. Das ist eine ganz subjektive Debatte, die Sie keinem mitteilen, die eigentlich bloß zur Befriedigung Ihres Bildes davon, dass Sie Einfluss nehmen. Nein, das ist keine Befriedigung, das ist einfach für mich. Ich möchte auf jeden Fall die Gesellschaft irgendwie mit verändern, soweit es mir möglich ist. Und ich werde entweder man kann wählen gehen, man kann sich engagieren, es kann jeder in eine Partei eintreten, jeder hat sozusagen diesen Weg offen. Wenn man es nicht macht, gut, dann ist es die eigene Entscheidung. Aber es steht sich halt offen. Es ist nicht klar, diese politische Elite, was ist das? Politische Elite, diese Leute sind auch irgendwann mal in eine Partei eingetreten. Also die Jungen haben irgendwann mal keine Elite waren. Das ist doch kein Argument dagegen, dass wenn sie eben sind, sie eine sind. Das kann doch schon. Ja, aber das muss keine Elite sein. Das ist auch jemand letztendlich, der vielleicht auch einen Job hat. Man kann es auch sehr nicht sehen. Jemand, der Verantwortung trägt, wie jemand, der, keine Ahnung, in der Firma arbeitet und dort Verantwortung trägt. Ja, ich wollte noch einmal auf die Sache mit der Anarchie ganz kurz zu sprechen kommen. Also es ist nicht so, dass die staatliche Organisation der Kontrollstaat irgendwie vollständig verändern wird, im Gegenteil, die organisiert sind geradezu, das hat man vor allem nach Afghanistan gesehen, beim Bombeneintritt auf irgendwelche Leute, die nicht weiter getan haben, als die NPD entgegenzunehmen. Also ist es auch nicht dieser Gegensatz der Vorstellung von wegen Anarchie, da sagen sich Leute Köpfe ein, das Demokrat ist das ausgeschlossen. Das würde ich mal bestreiten. Ich will aber auf die Frage nach der Alternative nochmal zu sprechen kommen. Da gibt es in Thüringen jetzt schon seit vielen Jahren eine Initiative, die schlägt gerade eine Alternative vor, nämlich mehr Demokratie in Thüringen, dass leichter und für mehr Gegenstände zu Sachfragen Volksabstimmungen durchgeführt werden können. Ja, und da wird eben genau auch mit Kritik einer repräsentativen Demokratie formuliert und das wird als Alternative dargestellt. Ja. Da wird eben gesagt, für diese und diese Sachen, darüber sollte das Volk unmittelbar selbst entscheiden können. Ja, und das wird als Alternative für den jetzigen repräsentativen Parlamentarismus in der Bundesrepublik bzw. im Freistaat Thüringen dargestellt. Und da ist meine Frage jetzt, was ist da dran? Ja. Wie weit geht das? Was sind die Chancen dessen und die Grenzen davon? Ich wollte zu der Äußerung vorher noch ein paar Fakten. Natürlich ist es jedem unbenommen, sich bei dem Wahlprozess alles Mögliche vorzustellen, was er damit bewirkt. Das ändert an der objektiven Bestimmung dessen, was ein Wahlkreuz ist, nicht, was man sich dazu vorstellt, sondern es liegt dann in der Freiheit des Geistes, sich zu allen möglichen, alles Mögliche vorzustellen. Das ist ja das Schöne an der Demokratie, der Bundestag auch. Ich will noch mal was zu dem Punkt Job sagen. Und auch mal zu dem Begriff Verantwortung. Elite in dem Sinne gar nicht denunziatorisch gemeint, sondern mehr als eine objektive Kennzeichnung eines Verhältnisses zu den Interessen und den Willen anderer Leute. Wenn jemand Wirtschaftsminister ist, dann fällt er halt Entscheidungen, die, und das nennt man ja hierzulande Verantwortung, und das kriegt einen positiven Klang, und gegen diesen positiven Klang wollte ich gerade argumentieren. Kriegt einen positiven Klang aus der Tatsache, dass das, was ein Wirtschaftsminister entscheidet, tatsächlich praktisch darüber bestimmt, welche Lebenschancen und welche ökonomischen Chancen andere Menschen in dieser Gesellschaft haben. Und insofern erlässt er in seiner Funktion als Wirtschaftsminister, definiert er für andere Leute Lebensbedingungen. Und man kann natürlich es für sich selber als wünschenswert empfinden, andere Leute kommandieren zu dürfen. Das kann man dann auch Verantwortung nennen. Aber ich persönlich kann da irgendwie, ich finde das für sich merkwürdig und frage mich das und habe versucht, darauf Antworten zu geben, auf die Frage, warum ist das eigentlich überhaupt notwendig? Warum ist das Organisieren oder an welchen Bestimmungen der Ökonomie hierzulande liegt es denn, dass Arbeiten gehen, überhaupt nur mit einer Masse Vorschriften und Beschränkungen und Festlegungen geht. Das wird schon daran liegen, am Zweck der Arbeit, und das wird schon auch daran liegen, dass die Leute da ökonomisch zu was gezwungen werden, was sie von sich aus vielleicht nicht tun würden. Und da hilft es auch gar nicht weiter, wenn man die Tätigkeiten, die Leute ausüben, die diese Sorte Verantwortung tragen. Also die quasi als Manager vor die Belegschaft treten und sagen, tut mir leid, liebe Leute, aber wegen der Rentabilität des Betriebs müssen wir leider 30% entlassen. Dann geht es mir nicht darum, dem einen persönlichen Vorwurf zu machen, das ist gar nicht der Punkt. Sondern zu sagen, ich habe eine Kritik an einer Wirtschaft, die ihren Erfolgsmaßstab nur darin realisieren kann, ob die anderen Leuten das Leben schwer macht oder ihnen sogar den Lebensunterhalt bestreitet. Und mehr oder weniger war mit Elite nicht gesagt. Elite sind Leute, die solche Punkte ausüben und das muss auch mit dem Selbstbewusstsein ausüben. Dass es wahnsinnig wichtig ist, dass die ganze große Abteilung von, die heißt ja nicht umsonst, abhängig beschäftigt, dass die für die Lebensverhältnisse von denen zuständig ist und deswegen wahnsinnig wichtig ist, was sie entscheiden. Das war genau meine Kritik. Gut, aber das mit der Wirtschaft habe ich zum Beispiel jetzt nicht verstanden. Ich habe gegen das gegen den Begriff Job geredet und ich habe gegen, wie in einem Bezug Verantwortung übernehmen. Und ich habe gesagt, das ist alles der Inhalt. Mehr Gegenstände, zum Gegenstand der Volksabstimmung machen. Also das ist auch so eine nette Idee. Man wird übrigens sehr schnell, wenn man sich mit diesem Gedanken befasst, bemerken, dass die Leute, die diesen Gedanken haben, sich immer ganz schnell uneinig werden, welche Fragen sie das überhaupt anwenden wollen. Also vielleicht gerade noch die Frage, sollen die AKWs abgeschafft werden? Aber schon gar nicht mehr die Frage, soll es bei uns die Todesstrafe geben? Zu unterstellen, dass man, wenn man dem Volk, wie es geht und steht, erlaubt, über bestimmte Fragen abzustimmen, was für die Mehrheit der Menschheit Besseres rauskommt als jetzt, ist eine ziemlich gewagte Unterstellung. Und das liegt eben daran, dass diese seltsame Einheit Volk eben in dem Sinne gar keine Gemeinschaft von Leuten ist, die eine Interessensidentität haben, sondern die sind auch Leute mit unterschiedlichsten und auch gegensätzlichen Interessen zusammensetzt. Und das dann deswegen auch durchaus für diejenigen, die so denken, wenn es tun den Leuten einen Gefallen ist, wenn die mal ihren Willen äußern, vielleicht auch durchaus mal unerfreuliche Ergebnisse zeigen, wenn sie das dann tatsächlich durchsetzen. Also ich weiß gar nicht, warum man dafür sein soll, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Dinge, die ich kritisiere und die ich geändert haben würde, gar nicht dabei rauskommen würden, wenn man doch einmal eine Volksabstimmung einführen würde. Insofern weiß ich gar nicht, wozu das gut sein soll. Es ist immer dieser merkwürdige Übergang nicht an der Frage weiterzudenken, die ich am Anfang aufgeworfen habe. Wenn man über die politischen Verhältnisse in diesem Land redet, dann ist es ein Fehler auszuklammern, die politischen Verhältnisse zu was und für was die sind. Man hat politische Verhältnisse, die einen, wie gesagt, einen Kapitalstandort regieren. Und dann müssen auch welche sein, die dazu passen und die dazu gehören. Und solange man das nicht ins Visier nimmt und fragt, was hatten die ökonomische Organisation der Gesellschaft, was haben denn die ökonomischen Zwecke, die in der Gesellschaft herrschen, das ökonomische Oben und Unten und Reich und Arm, was hat denn das zu tun mit der Art und Weise, wie die Regierung gemacht wird? Sondern sich allein mit der Frage befasst, wie kann man jetzt die Willensgrundgabe des Volkes, also gerade diese Abstraktion anders regeln, ändert man nichts an den Verhältnissen, sondern macht, wenn man so will, dann macht es doch, kann man einen politischen Überbau machen. Warum sollte aus einer Volksabstimmung, wenn man jetzt im Moment zum Beispiel in Amerika studiert, der Obama will eine Gesundheitsreform und wenn man eine Volksabstimmung unter den Amerikanern machen würde, dann würde die wahrscheinlich nicht zustande kommen, weil die Mehrheit der guten Amerikaner der Auffassung sind, das bekommt ihnen gar nicht gut, wenn ein anderer auch eine Gesundheitsversorgung bekommt. Also da kann man, das ist irgendwie die Vorstellung, das Volk ist irgendwie ein was Gutes, eine Ansammlung guter Menschen, und wenn man sich entscheiden lässt, dann käme auch was Gutes bei rum. Die teile ich nicht, und da wüsste ich auch keinen empirischen Beweis dafür, dass das so ist. Ja. Ich meine, steht das nicht auch das Argument, dass auch Anarchie was tun können könnte, so ein bisschen raus? Ja. Weil, wenn du mal eh nicht in der Lage bist zu entscheiden, dann brauchst du nicht auch nicht über sich selbst entscheiden zu lassen. Ich meine, das ist tatsächlich endlich. Egal, ob man mit dem Liter hat, was passiert, wenn es auch so eigentlich ist. Ja, das ist natürlich das. Bei der Anarchie entscheiden Menschen, die sich kennen, die in einem bestimmten Kontext miteinander leben und Interessen verwirklichen wollen, die entscheiden dann. Das sind 80 Millionen, das ist ein. Wir hängen ja nun mal irgendwie zusammen. Ich hänge mit Leuten in Hamburg, nur mit der Sprache zusammen. Die hängen nicht zusammen. Das ist gerade mal nicht der fundamentale Irrtum, der sich auf dieser Vorstellung ergibt. Das Volk für sich genommen definiert sich erstmal rein negativ daraus. Deswegen habe ich schon gesagt, das ist eine Abstraktion, eine praktische Abstraktion, die definiert sich negativ darauf, dass das alle Leute sind, die einer bestimmten Herrschaft unterworfen sind. Mitglied des deutschen Volkes ist man darüber, dass man da einen deutschen Pass hat, also zu der deutschen Herrschaft dazugehört. Positiv genommen ist das Volk keine positive Einheit, sondern ein Sammelsurium von lauter ökonomischen Gegensätzen. Da existiert außer in der Wahl, deswegen habe ich am Anfang gesprochen, deswegen ist die Wahl auch nicht was, was das Volk ansetzt. Das Volk ist kein handlungsfähiges Kollektiv, aus sich heraus handlungsfähiges Kollektiv. Das Volk ist wirklich diese Abstraktion. Es kann zu den Wahlen berufen werden und dann kann auch jeder Einzelne davon seine Stimme abgeben. Letztendlich keine Einheit, das kommt mal aus jeder Familie, jedem Freundeskreis. Weil letztendlich, dass man sich dann wirklich eine Entscheidung kommt, bräuchte man schon relativ homogene, vielleicht nur eine kleine Gruppe. Es ist komme ich, das ist doch keine technische Frage. Das ist eine Frage der Gemeinsamkeit oder Nicht-Gemeinsamkeit und der Art und Weise der Organisation von konkreten Interessen. Das Volk hat, das Volk als Volk hat eigentlich oder ist überhaupt nur eines gemeinsamen Interesses fähig, nämlich das Volk sein zu wollen, das zu einem Staat gehört. Einen anderen Inhalt hat die Gemeinsamkeit gar nicht. Sobald du dir das Volk konkret anschaust, wie es das gibt, gibt es gar nicht als eine wirkliche Gemeinschaft von Leuten, die dasselbe wollen, sondern es gibt als lauter, wie gesagt, Leute, die sich in der Konkurrenz in die Quere kommen und sich wechselseitig das Leben schwer machen. Nein, das ist überhaupt nicht was Natürliches. Es mag immer Konflikte geben, aber die Konflikte, die zum Kapitalismus gehen, die sind überhaupt nicht Naturgegeben. Nein, da frage ich ja auch nicht, aber gewisse Konflikte sind einfach. Jetzt muss man ja nicht abstrakt über gewisse Konflikte reden. Und auch, ich habe ja auch nicht die Behauptung auch in die Welt gesetzt, wenn es kein Kapitalismus gibt, gibt es keine Konflikte, sondern ich habe mir mal erlaubt, mal über die Gesellschaft zu reden, die es gibt. Und die Konflikte, die es hier gibt, werden nicht gelöst, sondern werden zwangsmäßig zusammengehalten durch einen Staatsapparat, der den jeweiligen Interesse seiner Schranken setzt. Der dem Kapitalisten sagt, du darfst aus Privateigentum mehr Geld schlagen, dafür darfst du Arbeitskraft einkaufen, aber du darfst die Arbeitskraft nicht länger als 12 Stunden am Tag benutzen. Die eine Seite dieses Zwangszusammenhangs ist die Erlaubnis zur Benutzung der ökonomischen Quellen für private Interessen. Die andere Seite ist zu sagen, und dieses Interesse geht so weit, und an der Stelle hat dieses Interesse sein Ende, und der andere, das Interesse des anderen gilt. Und dass es diese Gewalt dazu braucht, das ist der Hinweis darauf, dass er aus den Interessen selber es diese Schranke gar nicht gibt, dass sie sich gar nicht herrschaftsfrei zusammensetzen können. Und wenn sie sich herrschaftsfrei zusammensetzen können, dann wollte es doch keiner, der ihnen immer sagt, so hier, da an der Stelle tritt das Recht ein, die Gewalt von oben, und sagt, bis hierher und nicht weiter. Gut, da jetzt der Staat schränkt ein, wie ist, also ich fühle mich auch an vielen Stellen eingeschränkt, aber auch jeder so wirklich seine Interessen freien Fall. Und da gibt es ja auch Menschen mit extrem destruktiven Interessen. Es gibt im Kapitalismus fast nur destruktive Interessen. Aber die Destruktivität kommt nicht aus der Menschennatur, sondern aus dem Inhalt der ökonomischen Tätigkeit. Die kommt nicht aus der Menschennatur. Nein, die kommt nicht aus der Menschennatur. Gut, okay, dazu kommt wirklich nicht. Die Entscheidung, die Ökonomie so zu organisieren, dass es um Geldvermehrung geht, ist kein Produkt der Menschennatur. Die Entscheidung zur Marktwirtschaft ist eine politische Entscheidung, die es irgendwann mal gefallen hat. Ja, bitte. Also Sie beschränken ja den Charakter bürgerlicher Herrschaft oder den bürgerlichen Staates in so einem inhaltslosen Formzusammenhang, wo den Menschen die Handlungsfähigkeit weggenommen wird und nach oben delegiert wird. Und ich finde, Sie machen das in dir, ja, also der Herrschaft und ich habe mich da nicht wiederentdeckt in dem, was Sie eben gesagt haben, aber bitte. Ja, okay, auf jeden Fall darum hinzukommen, aus bestimmten ökonomischen Verhältnissen verstehen bestimmte Verhältnisse, das ist zum Beispiel das Abhaltungsverhältnis. Man könnte nun auch sagen, und das ist halt eine andere Lesart von Marx, dass sich die kapitalistischen Widersprüche über Klassenkämpfe reproduzieren, dass diese Klassenkämpfe im Staat einen Ausdruck finden, einen vermittelten Ausdruck, einen direkten, unmittelbaren. Und dass es da halt schon Unterschiede mit sozialen Inhalten gibt. Und in der Tradition der Arbeiterbewegung war es ja auch so, dass das auch wahrscheinlich unter dem Vorsitz. Es gab eine lange Debatte darum, soll man sich daran beteiligen, soll man sich nicht daran beteiligen. Wir haben halt versucht, ein strategisches Verhältnis zu den Wahlen zu entwickeln. Und man kann jetzt sagen, oder ich frage jetzt, finde ich in so einem strategischen Verhältnis gut? Das wäre natürlich was zu sagen. Wer soll das haben? Ja, also es wurde zum Beispiel, war es bis 1918, bis die Arbeiterbewegung des Wahlrechts erkämpft hatte, wurde gesagt, okay, das ist ein historischer Fortschritt gegenüber anderen Formen bürgerlicher Herrschaft, direkter Diktatur. Jetzt haben wir das Wahlrecht doch aber. Ja, genau. Eben, ja. Jetzt haben wir das Wahlrecht, ja, und insofern sind die Situationen auch ein bisschen unvergleichlich. Das ist ja ein kleiner Unterschied auf eine Arbeiterbewegung, die sagt, die will überhaupt erstmal sich als Klasse konstituieren und überhaupt mal ihr Interesse und ihren Standpunkt in den Staat durchsetzen. Und die dann auf der Grundlage, ich will mich gar nicht in die Frage einmischen, was richtig oder verkehrt ist, ist mir aber erstmal vollkommen gut, die auf der Grundlage sagt, und dann kann man sich auch überlegen, ob das funktioniert oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein, das Parlament als Tribüne des Klassenkampfs zu benutzen. Und wenn es keinen Klassenkampf gibt, kann man schlecht das Parlament als Tribüne für was benutzen, was gar nicht existiert. Und ich habe erstmal darüber geredet, dass ich sag mal so, die Befriedung, die von oben geleistete Befriedung des Klassengegensatzes in unserem Land eben genau darüber geht, dass jedes Interesse sofort politisiert wird und sofort rübergelenkt wird auf die Frage, habe ich oben in den Kommandohöhen des Staates jemand, der möglicherweise mein Interesse für mich vertritt? Und dagegen wollte ich eine Polemik loslassen. Das ist was ganz anderes, als sich die Frage vorzulegen, wenn es denn tatsächlich mal sowas gäbe, was es in unserem Land ja aber nun mal nicht gibt. Eine Arbeiterbewegung, die sagt, sie begreift sich als Gegensatz zum Kapital. Welche Rolle würden dann Wahlen spielen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sie haben ja schon gesagt, dass es so etwas wie Klassenkämpfe gibt. Sie haben so GDL-Streik genannt. Ich habe gesagt, es gibt selbstverständlich, dass es von Klassenkampf von oben gibt sowieso die ganze Zeit. Ja. Das war ja mein Argument vorhin mit den Mindestlohn. Klassenkampf von oben gibt sowieso die ganze Zeit. Und wenn die Antwort derjenigen, die behelligt sind und davon ihren Lebensverhältnissen zu spüren bekommen, wenn die Antwort darauf ist zu sagen, ich mache ein Kreuz an der richtigen Stelle und dann kriege ich vielleicht einen Mindestlohn, dann müssen die sich nicht wundern, wenn das Ergebnis dabei rauskommt, was dabei rauskommt. Das war mein Argument. Mehr wollte ich jetzt mal dazu der Frage gar nicht sagen, weil ich habe ja gar keinen Einfluss drauf, was die Leute machen. Ich kann bloß feststellen, dass ich das nicht richtig finde, wie die damit umgehen, wie die behandelt werden. Ja, ich würde auch genau aus dieser Geschichte einen genau umgekehrten Schluss ziehen. Ne? Also das Argument kam mir jetzt im Prinzip als Widerspruch gegen eine prinzipielle Ablehnung an der Teilnahme an Wahlen. Ja? Und da wird gesagt, ja, die Geschichte der Arbeiterbewegung, die würde im Prinzip andere Ergebnisse liefern, was ja auch stimmt. Ja? Da würde ich genau für die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung genau das Gegenteil sagen, ja, da hat es nämlich im August 1914, hat es nämlich genau gezeigt, dass das ein absoluter Irrtum gewesen ist, diese Strategie vorzuschlagen, dass die Arbeiterklasse sich an Wahlen beteiligen muss. Irgendwann haben wir dann die Mehrheit, weil die Arbeiterklasse nicht mehr mal zu zweit die Geschichtsphilosophie, die damals vertreten worden ist, ne, und die Arbeiterklasse der SPD, und nachher übernehmen wir über den Umweg der Wahlen mehr oder weniger die Arbeiterklasse, die Macht und führen da eine Revolution durch oder so. Da würde ich genau das Gegenteil mit der Schlussfolger, ja, würde ich sagen, das hat sich immer als eindeutiger Irrweg erwiesen, ja, diese Praktik. Ne? Also ich muss aber sagen, zu sagen, also das ist eine Form von Kritik, wenn man das so wundert, also du hast jetzt ein strategisches Argument gebracht, und sie können halt eine Formargument, also sozusagen ein abstraktes Argument, sie gucken sich ökonomische Verhältnisse an, leiten daraus die Notwendigkeit bürgerlicher Herrschaft ab und sagen dann, in Wahlen wird die halt verwirklicht oder so verspielt, Spielchen wieder stattfinden, mehr sagen die halt dazu nicht. Also das ist halt tatsächlich inhaltslos. Ich finde das überhaupt nicht, das ist mir jetzt echt richtig ein bisschen ein Rätsel, wieso Sie das inhaltslos finden. Ich finde das überhaupt nicht inhaltslos. Wenn Jahr für Jahr und Tag für Tag eine große Masse von Leuten, denen wirklich von der Politik übel mitgespielt wird, als Reaktion auf dieses übel Mitspielen auch keine andere Idee kommen, als zu sagen, gibt es vielleicht da oben in den Kommandohöhen der Macht noch eine Partei, die eventuell, in der ich mit meinem gescheiten Interesse noch irgendwie vorkomme. Ich weiß gar nicht, warum die das abstrakt und inhaltslos finden. Das war meine Kritik. Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen, ich weiß nicht, welchen Inhalt Sie da vermissen. Also eine konkrete Auseinandersetzung mit dem politischen Inhalt und wie es da drauf liegt, Und ich finde auch eine Schlussfolgerung schwierig. Die sagen immer, wenn ich wählen gehe, dann akzeptiere ich diesen Alkoholbürger nicht. Von welchem politischen Inhalt, sagen Sie doch mal einen politischen Inhalt, ja, den Sie gerne möchten, dass ich mich mit dem auseinandersetze, dann tue ich das sofort. Wenn ich die Anträge geben, diesen Charakter akzeptiere ich aber auch mit ganz vielen anderen Handlungen, das haben Sie ja auch gesagt. Sie schließen aber immer aus, wenn ich wählen gehe, kann ich nicht anders Politik machen. Das sehe ich zum Beispiel nicht. Das habe ich nicht, darüber habe ich gar nicht geredet. Darüber habe ich gar nicht geredet. Ich habe über was anderes geredet. Ich habe gesagt, wenn man mal sich klar gemacht hat und sich mal begriffen hat, dass diese Wahl eine Veranstaltung der Herrschaft ist zur Instrumentalisierung des Volkswillens für ihre eigene Stabilität, dann gibt es für einen Schritt und einfach keinen Grund mehr dahin zu gehen. Ich habe gar nicht darüber geredet, was man sonst noch und getrennt davon, und das war jetzt erstmal gar nicht mein Thema. Insofern, das Thema Wahrheit, und das halte ich in der aktuellen Auseinandersetzung erstmal auch für das entscheidende Argument, weil jetzt geht es ja nun mal darum, dass wieder, muss ja vielleicht auch sagen, trotz Agenda 2010 und trotz Afghanistan-Krieg und so weiter, wieder einmal die Millionen zu den Runden gebucht werden und wieder mal die Mehrheit auf den Weg und sagt, ja genau, macht mal weiter so, Jungs. Das ist doch mal ein auffälliges, man kann doch einfach auch mal sein Erstaunen und seine Unzufriedenheit und seine Missbilligung darüber kundgeben. Es ist offenbar von ganz kleinen Ausnahmen abgesehen die einzige Reaktion und der einzige Umgang mit der eigenen Unzufriedenheit. Und die gibt es ja nun massenhaft, dass die Leute zufrieden sind mit dem, dass die Politik gewünscht hat, kann man ja wirklich nicht behaupten. Und offenbar der einzige Umgang mit der eigenen Unzufriedenheit, der der Mehrheit einfällt, eben dieser Übergang ist. Das wollte ich kritisieren. Ich wollte auch über irgendwelche Wolken Zukunftsheime reden. Oder was sie dann sonst noch machen könnten, sondern ich wollte erstmal das bemängeln und sagen, warum das ein Fehler ist. Ja, du hast irgendwie vor, gerade so sehr oder lieber mit den politischen Inhalten auseinandersetzen wollen. Das war erstmal, also innerhalb des Vortrages, wie gerade gesagt wurde, sondern es ging eher darum, zu zeigen, warum eben Wahlen gerade nicht dazu taugen, irgendwie Interessen der Bürger durchzusetzen. Also stellt sich jetzt mal in seiner Forderung nach politischen Inhalten, sich damit auseinandersetzen. Stellt man sich mal einen braven Staatsbürger vor, ja, der vor der Wahl, als der seinen Standpunkt hat zu den Themen, also was ihm dann so angeboten wird zur Wahl, da hat er seinen Standpunkt und liest sich dann ganz brav alle Wahlprogramme durch, um eben die Partei zu finden, die seinen Standpunkt gut wird. Es geht heute noch einfacher mit Wahl-O-Mat und das ist alles total schön vereinfacht worden. Aber letztendlich, also er hat die ganzen Wahlprogramme vor sich und stellt dann fest, na gut, zur Bildungspolitik hat er eher den grünen Standpunkt und bei Wirtschaftspolitik eher FDP oder was weiß ich. Er kommt doch gar nicht zu einem, er muss doch schon, indem er, selbst wenn er sich darauf einwürde, dass sein Interesse da oben vertreten wird, müsste er doch schon mit seinem Wahlkreuz einen unheimlichen Kompromiss eingehen. Das ist doch völliger, also das ist doch rein, wie es organisiert ist, schon mal falsch abgegeben. Also selbst wenn man sich darauf einbietet, zu sagen, die versuchen da irgendwie Interessen zu vertreten. Und ich meine, was dagegen schon allein spricht, ist, egal was sie versprechen oder ob ihre Wahlplakate schreiben oder in irgendwelchen Programmen steht, per Gesetz. Und das ist, also das ist so geschrieben worden als Gesetz, dass die Politiker ihren Wahlversprechen überhaupt nicht verpflichtet sind. Nachdem das Volk abgegeben wurde, sind sie darauf überhaupt nicht mehr verpflichtet. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein Unterschied, inwieweit die, das war die konservative Kritik und er will einfach noch den Schritt weitergehen und dann war die, okay, die Konsequenz ist für ihn offensichtlich daraus, aktiv zu werden und vielleicht nach einer anderen Form zu finden, also grundsätzlich einer anderen Form, ohne vielleicht Herrschaft oder wie man sich Gesellschaftsanspruch stellen kann. Ich glaube, das heißt einfach. Also, ich fand halt, es stellt sich noch ein bisschen mehr raus. Weil, was schön dargelegt worden ist, tatsächlich sozusagen das Problem, dass sozusagen mit dem Kreuz auf die Unterschriften und die bürgerliche Gesellschaft, um mal das als Faktenform zu nehmen, bedient wird. Allerdings, um das auch wieder mal auf eine konkrete Debatte zu führen, was man ja öfter hört, sozusagen in Jargon ausgedrückt, Antifa-Debatten, ist ja sozusagen auch so ein bisschen so ein Punkt, wie ich das jetzt ausgelegt, also wie ich das jetzt für mich auslege, nämlich zu sagen, natürlich, ja, also die Wahl meinetwegen gegen die NPD zu wählen oder dergleichen. Und dann wird ja halt auch gesagt, das geschichtsphilosophische Argument ist immer so ein bisschen dahinter, was sich da verbirgt, ist einfach so, ja, genau, Unterschrift für die bürgerliche Gesellschaft, weil draußen kommt die Barbarei oder sowas. Also irgendwas noch Schlechteres, ja. Und und das würde ich halt auch ganz gern thematisieren. Also es ist klar, die Debatte müssen wir, glaube ich, nicht nochmal führen. Soweit sind wir jetzt inzwischen auch sozusagen das Argument, müssen mal gewälzt werden, inwieweit sozusagen die bürgerliche Gesellschaft da affirmiert wird. Und inwieweit sozusagen auch durch das Kreuz keine Perspektive tatsächlich für ein eigenes Interesse, wenn es sich jemals ausbildet, sozusagen passiert. Aber das heißt ja noch lange nicht, und das ist ja auch das mit dem, wie man es nochmal in dem Satz ausgedrückt hat, dass sozusagen deswegen andere Politik wegfällt. Das heißt, wir haben, ja, also weil wir haben sowieso die bürgerliche Gesellschaft. Also, und dann, wenn man sozusagen, ich sag mal, auch wenn es nur ganz klein ist, würde ja jetzt wieder das Argument ziehen, sozusagen, dann würde diese Wahl wieder was bringen. Also da, ich will mich jetzt auch gar nicht auf die Seite drängen, aber das erscheint mir als Problem, ist das eins oder nicht? Das sehe ich so nicht. Also ich will das mal an, weil die Inhalte vermisst wurden, will ich das mal an einen Inhalt verfolgen. Die gute Frau Merkel war neulich bei Opel und hat den Opelanern ihre Solidarität ausgesprochen für ihren Kampf für die Erhaltung des Standorts. Und hat sie dafür gelobt, dass sie auch bereit sind, einen nicht geringen Teil ihres Lohnes quasi als Verfügungsmasse dafür zu bereitzustellen, dass dieses Werk erhalten wird und dann wenigstens vielleicht auch nicht alle, aber jedenfalls einen Großteil der Leute, die da arbeiten, ihren Arbeitsplatz behalten. Es ist kein Wunder, sag ich da, dass die Frau Merkel Arbeiter für einen solchen Standpunkt lobt, weil sie lobt damit an denen, dass sie sämtliche Umstände dessen, dass sie überhaupt eine Gelegenheit bekommen, arbeiten zu gehen und auch um den Preis weniger von dem Geld zu haben, was sie dringend brauchen, mit der übrigens vom Staat selber eingerichteten Bedrohung, wenn sie das nicht behalten, kriegen sie Hartz IV, das fällt ja auch nicht vom Himmel, das ist auch nicht naturgegeben, sondern das politische Beschluss, dass das die Alternative ist. Die haben sich offenbar zu dem Standpunkt durchgerungen, wenn das Kapital, mit dem Kapital wieder gut geht, dann ist das eine gute Bedingung dafür, dass ich auch die Gelegenheit bekomme, dass ich wenigstens noch einen Arbeitsplatz habe. Und das ist eine Fehlkalkulation, weil sie der anderen Seite die Entscheidung darüber überantwortet, was aus dem eigenen, eigenen Arbeitsplatz und dem eigenen Lohn wird und sich mit der Abhängigkeit abfindet und sich sogar mit ihr einzuschreiben erklärt, die daran liegt, dass man eben, dass die Rentabilität des Betriebs eben darüber entscheidet, ob man ein Arbeitsplatz kriegt oder nicht. Das wäre zum Beispiel, wenn ich die Gelegenheit hätte, die ich nicht habe, aber ich denke, das ist Leute, die ich nicht kann, das wäre das, was ich den Leuten, wenn ich mit denen dann wirklich kritisch gegen ihre Art, sich über die Merkel zu freuen, zu denken geben würde. Also, ich finde, das ist nach der Seite hin gar kein großes Rätsel, und ich würde dann zum Beispiel auch gar nicht sehen, wo jetzt die Wahl dann da überhaupt in dieser Sorte Auseinandersetzung überhaupt eine Rolle spielt. Und da geht es erstmal um ganz was anderes. Da geht es erstmal um sehr viel elementarere Interessen und Bedürfnisse, die erstmal mit der Frage, wer regiert, herzlich immer zu tun haben. Und das habe ich schon ganz ernst gemeint, dass wenn man sich der Frage zuwendet, was findet man an diesem Land kritikabel? Wenn nicht über die Wahlrede, sondern über die politisch-ökonomischen Verhältnisse und die Art, wie der Staat mit den politischen Verhältnissen kümmert, der andere Vortragsgegenstand. dann würde ich nie auf die Idee kommen zu sagen, ich könnte mir Verhältnisse vorstellen, unter denen das Wählen einer neuen Partei eine günstige Bedingung wäre dafür, dass sich da was ändert. Warum? Wozu? Wozu soll das gut sein? Das kommt erstmal wahnsinnig spekulativ vor und sehr, sehr abstrakt, um den Punkt mal zurückzugeben, wo doch im Moment das Problem ganz anderes ist. Nämlich, wenn ich die Mehrheit unserer Zeitgenossen offenbar für sich gar keinen anderen Weg sehen, als eben ein Kreuz zu machen. Und die Alternative gar nicht auf dem Tisch liegt, über die man miteinander auch nicht diskutieren. Ja, was nicht macht es unter euch aus? Also Sie haben gerade gesagt, dass die Inhalt für die konkrete Form von Herrschaft eine entscheidende ist. Ich habe das eigentlich auch sehr schön ausgedrückt, dass es bei der Wahl, da geht es natürlich nicht um die Interessen der Mehrheit, die Interessen der Bürger organisiert. Und sie sind natürlich gezwungen, bestimmte Kompromisse zu schließen. Also wenn ich grün wähle, dann mit einer Stimmigkeit bestimmten Formen von Politik machen zu nehmen. Das ist ein Kompromiss. Aber diese Kompromisse, diese Interessenorganisierung, die ist notwendig, damit bürgerliche Herrschaft aufrechterhalten werden kann. Also es gibt zum Beispiel Analysen dazu, dass demokratische Regime stabiler sind als diktatorische Regime. Und das muss man halt auch erklären, warum ist denn das so? Also weil es halt reale Normen gibt, in denen die Menschen ihre Interessen zur Geltung bringen können. Ich kann mal den letzten Befund anfangen, weil ich meine, dass dieser Befund das wirkliche Verhältnis auf den Kopf stellt. Nur dort, wo die Leute von der Politik eingeräumten Freiheit zur Verfolgung ihrer Interessen umgehen, dass sie sich immer wieder damit abfinden, dass im Resultat ihrer Interessen runtergebuttert werden, nur dort funktioniert überhaupt Demokratie. Es ist nicht so, dass demokratische Regime stabiler sind als Diktatur, sondern es ist umgekehrt, und ich möchte das in Notstandsgesetzen auch so drin, es ist umgekehrt, dass der soziale Frieden und die praktische Bereitschaft der Leute, sich in die Verhältnisse zu fügen und ihr Interesse eben nicht anders als durch wir überhaupt zu Protokoll zu kriegen, dass das überhaupt die Grundlage dafür ist, dass diese Herrschaftsform so reibungslos funktioniert. Und überall dort und überall dann, wo das mal nicht mehr der Fall ist, wo Leute sich tatsächlich organisieren und Streiks anfangen oder sogar über Übergang machen zu offenen Kämpfen, da gibt es dann den Übergang zu sagen, jetzt können wir die auch nicht mehr wählen lassen. Jetzt muss man da härter zuschlagen und wird auch das Wahlrecht abgeschafft. Also es ist nicht so, dass Demokratien stabiler sind, sondern dass die Unterwerfungsleistung des Volkes die Voraussetzung dafür ist, dass die Demokraten überhaupt für Demokratie sind. Übrigens begründen Sie das auch nochmal sehr schön, wenn Sie den Übergang zum Faschismus 33 aus der Zerstrittenheit der Weimarer Republik erklären. Da sagen Sie ja, irgendwie geht das natürlich auch nicht. Wenn das Volk sich bei manchen Straßenkämpfe liefert, dann muss ja die Herrschaft mal zuschlagen und danach verraten besorgen. Das haben uns alle deutschen Politiker damals übersehen und nicht nur Hitler. Zu denen, wenn die Interessen organisiert werden, also das sehe ich irgendwie nicht so. Also ich sehe, das wurde vorhin mal angesprochen, aber das hätte ich auch gar nicht, können wir ja noch drüber reden, aber also die Interessen, die vertreten werden dort, sind doch eigentlich, sag ich mal, es geht um das Wachstum, es geht um die Sicherung des Standorts Deutschland, es geht um die Weiterentwicklung. Das sind die Interessen, die dort vertreten werden. Darüber sind sie übrigens auch alle Parteien einig. Das ist das Ziel des Ganzen. Und da geht jede Partei irgendwie ihren eigenen Weg. Und der Bürger kommt da insofern vor, als was er dafür gebraucht wird. Er wird dazu benötigt. Und dann darf man sich auswählen, wie er das für die Möglichkeit, entweder mit ein bisschen mehr lohnt, ein bisschen weniger lohnt, kann ich nicht so gut auch ausführen, irgendwie, aber also da kommt erstmal mein Interesse nicht vor in den Interessen der Partei, die sich das vorstellt. Genau. Vielleicht auch nochmal dazu, ich glaube, das ist auch nicht die Wahl zu bringen, deswegen komme ich auch wenn ich mit dem Ordnungsrecht umgehe, aber trotzdem nicht probiert. Und zwar, du hast es ja alles richtig benannt. Und das Problem ist, ich noch nicht verstehe daran, also du hast sozusagen benannt, dass der Bürger in dieses Spielchen einbezogen und das Spielchen sozusagen auch dabei den Bürger braucht, aber dass in keinster Weise sozusagen dieses Spielchen auch die Interessen demgemäß widerspiegeln, wie es halt sozusagen, wie sich, wenn sie frei wären, ausgebildet würden. Ist ja nicht so, genau. Und die Frage ist aber trotzdem, dass warum müsste, also in so konkreten Fragen, wie es beispielsweise solche antifaschistischen Fragen sind, wenn sozusagen kein anderer Antifaschismus möglich ist, außer der sozusagen des bürgerlichen Weges erstmal, also es sind auch andere möglich und es wird auch gemacht, ist ja auch gut so, aber ich meine, dass sozusagen, kann das nicht ein Teil sozusagen einer Praxis sein, also auch eine antifaschistische Praxis, die auch über die bürgerliche Gesellschaft hinausweist, wenn einerseits gewählt wird, aber dann auch meinetwegen auch gegen die Wahlen formalisiert wird. Also könnte das möglich sein? Und wenn das möglich ist, dass sozusagen einerseits probiert wird, die NPD irgendwie rauszudrängen mit ein bisschen Stimme, auch wenn es nur ganz klein wenig ist, sozusagen, weil das wiederum auch irgendwo für eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung eine Auswirkung haben könnte, ist hochspekulativ, ist richtig. Aber wir haben nur diesen spekulativen Begriff, wenn wir darüber reden. Und kann das nicht sozusagen auch Teil einer Praxis sein? Und wir sollten auch über die Praxis diskutieren, dafür gehe ich davor. Also auch nicht vollkommen abstrakt, sondern halt schon an den konkreten Dingen. Kann das sozusagen auch Teil einer Praxis sein? Gleichzeitig muss natürlich auch eine Art Antipolitik betrieben werden. Das sehe ich auch dabei vollkommen ein. Aber die Frage ist, also es wird hier immer wieder gewälzt, immer wieder die Argumente nochmal gewälzt. Und, das, ja, vielleicht. Die Frage ist doch, inwiefern das, was man da wählt, also inwiefern diese klitzekleine Stimme, die wird ja so irgendwie gegen die NPD, inwiefern ist die tatsächlich antifaschistisch? Inwiefern mache ich da Antifaschismus, dass ich da hinrenne und mein Kreuz lege? Inwiefern ist das das? Ich stimme eigentlich, also zu, dass ich da vor allem zustimme, einem Gewaltmonopol des Staates, der Beherrschung, meiner Unterdrückung, der Zustimmung der ökonomischen Verhältnisse und so weiter und so fort. Und es wird überhaupt nicht hinterfragt mit einem bürgerlichen Antifaschismus, warum überhaupt jemand auf die Idee kommt, die NPD zu wählen oder so, warum ist die überhaupt dort, damit die vielleicht ökonomische Verhältnisse, wenn die ändert, bräuchte ich ein Kreuzchen doch gar nicht machen, um die da rauszutrennen. Und das ist das Ding, also ich sehe da irgendwie dann, das ist eine positive, also eine sehr positive Wertung dieser bürgerlichen parlamentarischen Gesellschaft. Nee, ich kann ganz kurz darauf, das ist eben genau nicht der Punkt. Nämlich, ich wollte damit erstmal ausdrücken, dass du sozusagen, auch wenn du nicht wählst, auch affirmativ dich zur bürgerlichen Gesellschaft verhältst, weil du machst erstmal nichts anderes. Du hast keine andere Praxis, außer die, dass du nicht wählst. Frage, ob man eine andere Praxis hat oder nicht, sowieso steht hier gar nicht zur Debatte. Der eine mag die eine haben und der andere mag die andere haben. Natürlich ist es richtig, wenn du sagst, nicht wählen für sich, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist gar kein Ausweis von gar nichts, sondern es gibt verschiedenste Gründe, nicht zu wählen. Und es kann auch einer wählen und meinen, er würde damit sein und hat eigentlich genau den gleichen Standpunkt der Erwartung an die Politik, sie müsste eigentlich für ihn da sein. Und wählt deswegen nicht, weil er sich einbildet, er würde das nicht wählen, den Leuten was demonstrieren, das ist genau der gleiche Quatsch. Ja. Das war ja jetzt aber auch hier gar nicht die Behauptung, dass die Alternative zum Wählen nicht wählt. Das war ja gar nicht der Inhalt meiner Rede, deswegen habe ich ja das Beispiel von Opel ausdrücklich gebracht. Natürlich ist die Alternative zum Wählen nicht wählen. Die andere Sache, die du sagst, die finde ich ziemlich gemogelt und das möchte ich mich dem anschließen, was die Kommilitonin da eben gesagt hat. Ich halte dieses Konstrukt eines bürgerlichen Antifaschismus mit Verlauf für eine totale Fiktion. Das tut irgendwie doch so, als ob die CDU aus dem gleichen Grund gegen die NPD wäre wie du. Und das ist sie aber nicht. Und übrigens, dass sie das nicht ist, und auch die SPD nicht aus dem gleichen Grund gegen die NPD ist wie du, das sieht man daran, dass sie überhaupt zur Wahl zugelassen werden. Wenn die etablierten Parteien das Urteil hätten, dass etwas Fundamentales in ihrem Staat kaputt geht, wenn diese Partei rumläuft, dann hätten die längst verboten. Also sind sie offenbar, und argumentieren die zum Teil auch ausdrücklich so. Die bringen dann schon so Sprüche wie, man muss die Wähler am rechten Rand der NPD abgewinnen. Muss man überlegen, was sie da sagen. Da sagen sie ja, dass der Mensch so denkt wie die NPD. Das stört uns erstmal gar nicht. Das machen ganz viele. Man kann in Umfragen machen, da stellt man fest, das sind 30% der Bevölkerung. Solange sie uns wählen, macht es gar nichts. Solange sie uns wählen, macht es gar nichts. Das verarbeiten wir lässig. Dann lassen wir, wir machen unsere eigene ausländerfeindliche Politik, da brauchen wir die NPD gar nicht für. Die Schlechtbehandlung der Asylbewerber und der Abgeschiedenen kriegen wir alleine letztlich hin, da brauchen wir die NPD auch nicht für. Für Sicherheitsüberwachung von kommunistischen Parteien haben wir auch keine NPD, das machen wir auch alles selber. Und insofern warten wir mal ab, ob man nicht die Mehrheit der Wähler dann doch dazu kriegt, dass sie ihre faschistischen Standpunkte dann doch lieber bei den bürgerlichen Parteien ablädt, weil die ja dann mehr zu sagen haben. Und solange die NPD diese marginale Größe ist, wie sie ist, bekämpfen wir sie mit Verfassungsschutz und Polizei und gut ist. Und insofern finde ich möchte ich mal ganz ernsthaft polemisieren und zu bedenken, dass diese Vorstellung, es gäbe sowas wie einen bürgerlichen Antifaschismus, das jetzt mal einzelne, ich würde mal sagen, naive Figuren, so Leute wie Bonhoeffer und so, die will ich mal weglassen. Aber es gäbe sowas wie einen bürgerlichen Antifaschismus in dem Sinne, dass die wirklich ernsthaft der Auffassung sind, dass der Nationalismus, der sich da betätigt, in einem Grundprinzip schädlich wäre, den gibt es schlicht und einfach nicht. Den gibt es nicht, der existiert nicht, der ist eine, ich behaupte wirklich mal, ist eine Erfindung von aufrechten Antifaschisten, die das gerne hätten, dass sie mit ihrer Position in dieser Gesellschaft nicht ganz so alleine dastehen würden. Und insofern finde ich die ganze Idee, man haut quasi die NPD aus den Parlamenten raus und nimmt in Kauf, dass man das natürlich dadurch tut, dass man Parteien wählt. Aber die sind ja nicht ganz so schlimm wie die Faschisten, weil das sind ja bürgerliche Parteien. Und da hat man schon mal einen Schritt. Und den hat man übrigens deswegen nicht, weil es einen Grund gibt, dass diese Gesellschaft immer wieder Faschisten produziert. Die sind keine Abweichung von einem eigentlich gut organisierten demokratischen Bewusstsein, wo es dann nur so ein paar Irrläufer gibt, die dies übertreiben, sondern der ganze Standpunkt des Nationalismus und der Parteinahme für Deutschland produziert notwendigerweise immer wie der von den bürgerlichen Parteien propagierte Standpunkt der Nation, propagiert notwendigerweise, befragt notwendigerweise immer wieder Leute, die sagen, das reicht uns nicht. Da wird zu wenig auf Deutsch geachtet, da wird zu wenig gegen die Ausländer vorgegangen, da wird zu wenig der Deutsche vor seinen ausländischen Feinden geschützt und so fort. Der Faschismus, wie er bei uns existiert, ist eine Konsequenz und ein Bestandteil dessen, was wir bürgerliche Ordnung nennen und nicht eine Abweichung und ein aus ihnen quasi herauszuoperierendes Krebsgeschwür, wo man dann hinterher eine gereinigte hätte, aus der man dann einen Übergang machen kann. Das ist einfach Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das ist nicht so. Dass die immer wieder aufkommen, ja. Geh mal in ein oberbayerisches Dorf, da wählen nicht so viele Leute, wie wir hier überdenken, und alle genau. Ich würde nochmal auf den Punkt von mir vorhin kommen. Ich würde erstens sagen, wenn über Wahlen gesprochen wird, dann muss über Staat gesprochen werden. Und die konkrete Form von staatlicher Politik macht einen Unterschied. Sie macht einen Unterschied für die Arbeiter und für das Gesamtkapital, für den Reproduktionsprozess und das Gesamtkapital. Das macht einen Unterschied. Die hoch der angepresste Mehrwerte, ja, Ausbildungshandel, das kann man alles, also da macht es einen Unterschied, ist es eine fortistische Produktion, zeigt relativ hohen Löhnen, da ist es eine neoliberale die Philopäer, die halt eine andere Politik fehlen. Da ist das politische Moment ganz wichtig. Wenn ich das sage, also dann muss ich immer sagen, okay, es gibt Unterschiede. Und natürlich gibt es auch Unterschiede, wie das Kapital seine Herrschaft ausübt. Das kann es in Form von Diktatur natürlich machen, das kann es aber auch in anderen Formen, nämlich von Demokratie machen. Und sie kann halt auch in unterschiedlichen Formen auf gesellschaftliche Kämpfe, auf Klassenkämpfe reagieren. Auf die 68er-Bewegung, auf die Klassenkämpfe, nicht so sehr in Deutschland, aber in Frankreich, in Italien und anderen Ländern der Welt, da ist halt ein unheimlich starker Integrationsprozess der Arbeiterklasse reagiert, wo sich, nein, in Italien kam es dazu, dass die KP mit in die Regierung kam. Das war natürlich nicht das, was sich die Arbeiter, militante Arbeiter da erhofft haben, aber es hat zu einer politischen Ausrichtung geführt und es war die Arbeit. Und das finde ich ist der eigentliche Punkt, da wurden auch die Interessen der Arbeiter und der Kämpfenden ein Stück weit aufgenommen. Die werden natürlich in so einem Modus verpackt, dass es weiter hinten um Wachstum, um die Reproduktion des Gesamtkapitals geht. Das geht ja gar nicht anders in der bürgerlichen Gesellschaft. Und sie ist halt auch dazu verdonnert, ihre Herrschaft mit Konsens, bekannt auch mit Zwang, kann man sagen, auszuüben. Sie kann nicht einfach nur pure Unterdrückung nach der Barbarei machen. Also wenn man das aber analysiert, wenn man das so analysiert, dann muss man auch über die konkreten Formen reden und nicht einfach eine abstrakte Formen. Von welchen konkreten Formen redest du denn? Ich hab von den konkreten Formen geredet, die in der Bundesrepublik Deutschland 2009 herrschen. Ich möchte nur von abstrakt mal zurückgehen. Ich habe nicht über abstrakte Möglichkeiten des Staatsmachens geredet und ich habe darüber geredet, wie die politischen Verhältnisse hierzulande zurzeit organisiert sind, welche politische Handlungsfreiheit die Politik hat, wie mit der Agenda 2010 und so fort die aktuelle Politik den Standpunkt, den Kapitalstandort Deutschland stärkt und wie die Leute, die davon betroffen sind, dann auch wieder so. Und dann habe ich darüber geredet, dass ich die Art und Weise, nämlich an der sich aus diesem Umfang mit sich keinen anderen Schluss ziehen zu wollen, als zu sagen, ich mache ein Kreuz, kritisiert, weil ich gesagt habe, das ist die praktische Anerkennung. Bis das, was jetzt die letzten 50 Jahre mit ihm gemacht worden ist, so weitergehen soll. Und das kannst du an so Einheiten, an so Sachverhalten feststellen, wie das doch glatt der Gutenberg in der Skala der Beliebtheit der Politiker es schafft, an die erste Stelle zu kommen. So, das ist die Sachlage. Und dagegen zu sagen, es kann doch aber auch Situationen geben, wo es möglicherweise eine Partei gibt, die eine ganz andere Politik macht, das finde ich das abstrakt. Das finde ich abstrakt. Ja. Ich habe dagegen polemisieren wollen, dass die Wahl oder gegen Verhältnisse polemisieren wollen, in denen das jetzt von Interessen geltend machen und politischer Regierung und politische Durchsetzung politischer Interessen so praktisch stattfindet, wie sie stattfindet. Das war mein Thema. Und dass es da Unterschiede geben kann und dass es da auch schon unterschiedliche Themen hat, das war ja überhaupt gar nicht geleugnet und gar nicht strittig, ob man jetzt immer gleich sagen soll, da wäre es so viel besser gewesen, das ist wieder eine andere Frage. Merkwürdig finde ich eigentlich immer bei diesem Argument, es kann doch auch anders gehen. Dass man, also das finde ich, ist Frankfurt immer so ein trauriges Beispiel. Dass man immer denkt, ja gut, wenn es denn so gewesen wäre, dass die kommunistische Partei in Frankreich Bastionen über ihre Regierungsbeteiligung, Bastionen der Macht erobert hat und dass sie aus diesen Bastionen der Macht heraus was für die Arbeiter in Frankreich getan hat, sodass die Franzosen, britischen Arbeiter sich wirklich schätzen dürfen, dass es ihnen so viel besser geht als den Deutschen, wäre ja schön, sehe ich bloß nichts von. Also ist es doch merkwürdig, dass diese vorgeblich besseren Zustände immer so relativ problemlos von welchen abgelöst worden sind, die dann wieder schlechter waren. Und dann frage ich mich dann manchmal auch, warum geht dieses Problem so der Ablösung so einfach. Das hat dann zum Beispiel auch damit zu tun, dass Parteien, ich denke da aus meiner persönlichen Erfahrung an den Ursprung der Grünen, dass sich ja dann auch durchaus Parteien, die sich vorgeblich gründen, mit der Zielsetzung zu sagen, sie hätten eine grundsätzliche Kritik, merkwürdiger oder vielleicht auch gar nicht merkwürdigerweise innerhalb der ersten 5 bis 8 Jahre ihrer Existenz dabei landet und ihnen eigentlich viel wichtiger ist, einen deutschen Außenminister zu stellen, der dann einen Kosovo-Krieg organisiert, als dafür zu sorgen, dass es den Leuten in Deutschland besser geht. Das halte ich für keinen Zufall. Und insofern bin ich immer so skeptisch gegen diese Theorie. Es kann doch auch anders sein. Ja, es kann doch auch anders sein. Und wundert mich immer, dass diejenigen, die sagen, sie hätten es mal anders gemacht, dann offenbar immer so relativ leicht aus den angeblichen Kritik Positionen oder Korrekturpositionen, die sie angeblich erobert haben, zu entfernen sind. Scheint ja immer merkwürdigerweise so zu funktionieren. Warum? Und das hat auch was mit der parlamentarischen Demokratie zu tun. Genau. Das würde ich nämlich auch sagen. Ich würde halt, also meine Kritik zielt im nächsten Jahr darauf zu sagen, mit Wahlen können wir dann die Revolution herbeiführen, sondern zu sagen, sie mit ihrer Analyse sind überhaupt nicht in der Lage, den eigentlichen Charakter dieser wahnsinnigen Schlagliste zu erschaffen. Sie können nämlich in ihrer Analyse nur sagen, die Grünen, indem sie sich auf dieses Terrain des Staates begeben haben, mussten notwendig dann ihre Politik so ausrichten, dass sie gehbar sind. Und damit haben sie schon alles gesagt, was sie sagen können. Zu einer konkreten Analyse des Prozesses der Stadt. Ich könnte da noch sehr viel mehr zu sagen, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil wissen Sie, das ist das Einzige, was ich dazu sagen muss. Ich bin ja eine merkwürdige Unterstellung. Wenn wir da noch sehr viel mehr zu sagen, das habe ich jetzt extra nicht gemacht, weil das nicht mein Thema war. Ich weiß immer nicht, was ich eine konkrete Analyse meine. Ich habe gar nicht notwendig mussten gesagt. Das war gar nicht der Inhalt meiner Rede. Ich bin kein Verfechter des Standpunkts, alles ist automatisch und notwendigerweise so, wie es ist. Dass ich übrigens kein Verfechter dieses Standpunkts bin, das habe ich ganz am Anfang oder als Antwort auf einen Beitrag gesagt. Ich bin schon der Meinung, dass alles so ist, wie es ist, weil die Leute sich zu dem, wie die mitgespielt wird, falsch stellen. Und deswegen versuche ich, das zu kritisieren. Das ist das Gegenteil der Behauptung, das ist alles notwendig. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es ist ein Unterschied zu sagen, ich kenne die Berechnungen und Kalkulationen aus denen heraus. Ein grüner Politiker von dem ursprünglichen Standpunkt, er will AKWs abschaffen, zu dem Standpunkt, er will Außenminister. Ich kenne die Berechnungen und Kalkulationen und kann diese Berechnungen und Kalkulationen auch darstellen und kritisieren. Das ist nicht die gleiche Aussage wie, es ging gar nicht, oder man hätte gar nichts anderes machen können. Das war nicht meine Hoffnung. Bin ich gut davor, dass reden Sie auch als Fächer aneinander vorbei. Ich glaube, er meint einfach die Systemfrage, dass im Kapitalismus mit dieser Herrschaftsstruktur quasi Wahlen bringen müssen, um das durchzusetzen. Und er ist eine generelle Kritik am System. Und wie sind Ihre Kritik, weil wir im System geblieben haben, gesagt, die Wahlen ändern sich, weil sie mit der Struktur verhaftet sind, mit der Struktur bestätigen und sagen aber nicht automatisch damit, also Sie lassen quasi offen, in welche Richtung jetzt die Schlussfolgerungen gehen. Ich finde nicht, dass ich das offen gelassen habe. Ich hatte einmal ein Beispiel von Opel, der deutlich gesagt, dass ich denke, was passende Antwort von Leuten, die Lohnarbeit leisten müssen, gegen die Art und Weise, ist, wie das Kapital und mein Staat mit ihnen umspringen. Ich habe das gar nicht offen gelassen. Das ist Ich finde das in gewisser Weise, ich muss mal sagen, in gewisser Weise, ich meine jetzt nicht Sie, sondern in gewisser Weise unredlich, angesichts der Tatsache, dass man sich zu erklären versucht, wie kann es eigentlich sein, man kann sich ja auch mal was wundern, wie kann es eigentlich sein, dass Leute, die von der Politik ständig gedeckelt werden, dann in ihrer Mehrheit für einen Schritt in die Kundenplatz sind. Wie geht das überhaupt? So. Das habe ich versucht zu erläutern und habe versucht zu sagen, das geht nur, wenn man sich gemein macht mit dem Argument von oben, damit ich einen Lebensunterhalt habe, muss erstmal das Kapital florieren. Damit das Kapital floriert, muss der Staat was für das Kapital tun. Und derjenige kann am besten was fürs Kapital tun, der sich mit den Gewinnen der Wirtschaft auskennt und deswegen hat er Kompetenz und deswegen ist er mit der Wirtschaft genutzt. Und wo ist da das eigene Interesse? Das eigene Interesse war der Ausgangspunkt, deswegen, weil man Lohn braucht und Arbeitsplatz braucht, das eigene Interesse verschwindet aber am Ende, weil am Schluss ist man dann bei dem Ergebnis, der soll die Wirtschaft voranbringen und wo man selber dabei bleibt, das sieht man gar nicht. Das ist erstmal gar nicht rätselhaft, warum das verkehrt ist, weil das nämlich schädlich für die Leute ist, die sich nicht das so zurechtlegen, wie das zu denken. Und ich finde diese Feststellung erstmal ganz bescheiden, und das ist natürlich bescheiden, erstmal zu sagen, deswegen sehe ich erstmal gar keinen anderen Weg und deswegen sitze ich auch hier als überall dort, wo ich mit solchen Leuten zusammenkomme, das zu kritisieren und zu sagen, fällt euch denn nichts anderes ein? Also immer bloß zu überlegen, wo kann ich mein Kreuz hinmachen als Antwort auf, und kein Kreuz gemacht. Das immer damit zu konfrontieren, dass man sagt, ja, dieser Schritt ist doch keine Abschaffung des Kapitalismus, das habe ich ja auch gar nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, ohne diesen Schritt, sich mal frei zu machen von der Fixierung, wenn ich mal darauf, dass immer es immer von der Politik abhängt, was aus mir wird. Wird nie was raus, sich zu überlegen, was mache ich eigentlich aus meinem Interesse. Insofern habe ich wirklich über diesen von mir aus ganz kleinen ersten Schritt geredet, aber der ist gar nicht so klein, angesichts dessen, wie die Leute so sich das zurechtlegen, dass sie es hier in dieser Gesellschaft noch immer sich gut getroffen haben. Das war mein Anliegen. Und das misst sich gar nicht an dem Maßstab, was jetzt behauptet wird, und damit wäre jetzt sofort der Kapitalismus weg. Aber ohne diesen Schritt kommt er nie weg. Gut. Gibt es noch Fragen, Diskussionsbedarf? Jetzt können wir uns ja auch in eine Webstelle vertagen. Oder wolltest du noch was zu meinen Ausführungen antworten? Bin ich ein bisschen hart angegangen. Nee, ach, das kenne ich. Das ist ordentlich. Okay. Also nicht so ungut. Ich kann es auch nicht, nee, gar nicht probieren. Ich muss auch sagen, ich bin noch ein bisschen durch. Und kann es, ich bin noch damit beschäftigt. Ja. Weil, also ich habe, es ist noch nicht ganz weg, also ich streite mich auch darüber gerne, und wir werden es machen. inwieweit nicht sozusagen, das Problem, was ich halt so sehe, dass Herrschaft qualitativ unterschiedlich sozusagen darstellt und auch wirkt und durchherrscht, macht sozusagen, es macht dein Argument zum Beispiel nicht kaputt oder dergleichen. Das, was du ausgeführt hast, in herzlicher Weise, das ist kein Gegner, das ist mir sozusagen ein weitergehendes Problem sozusagen. Also hängt auch schon mit dieser, hängt ohne mit dem von ein paar Leuten, aber eher so anthropologisch gewollten, was nun oder was tun Frage zusammen. Aber überleg mal, einfach mal nochmal zur Ergänzung. Ich bin mir sicher, dass du das nicht so meinst. Aber deswegen habe ich das vorhin nochmal gesagt, mit dem Ihre Sicherheitsgesetz und Ihre Ausländerpolitik kriegen Sie alle ganz plötzlich ohne die NPC. Das ist nicht doch so. Das war ein bisschen das, was die Politik aktuell macht mit den Leuten. Ein bisschen verharmlos. Wenn man sich immer noch als Alternative zu ihr das noch Schlimmere des Faschismus vorstellt, der im Moment gar nicht aktuell ist, sondern aktuell ist ja noch das, was die tun. Und das ist doch schlimm genug. Und ich finde, man kommt immer in so ein falsches Fahrwasser, wenn man das Augenmerk, ich will ja nicht die NPD verharmlosen, darum geht es gar nicht. Ich will nur sagen, dass man eher so tut, also dass quasi immer eine Zäsur zwischen den Parteien hat und sagt, das ist das ganz Böse. Und vergleichsweise dazu sind die anderen doch immer noch in Anführungsstrichen bürgerlich. Und dann gucke ich mir an, was sind die Bürgerlichen machen, dann soll das Beispiel verkommen. Da brauche ich keine NPD dafür, um da empört zu sein. Ja, Was mir jetzt so spontan einfällt, ist zum Beispiel, klar, also sozusagen über die Praxis sozusagen des Wählens allein kommen wir natürlich nicht über die bürgerliche Gesellschaft hinaus, wenn das das Ziel sein soll. Gerade in Bezug darauf, wenn Sie ja schon selber sagen, dass die bürgerliche Gesellschaft sowas wie Faschismus produziert. Ja. Und das wollen wir auch auf keinen Fall. Aber dann müssen wir uns auch fragen, inwieweit sozusagen innerhalb dieser Herrschaftsform die bürgerliche Gesellschaft ausbilden kann. Da gibt es auch geschichtlich, wurde es jetzt x-mal genannt, ganz verschiedene. Da gibt es auch eine ganz verschiedene Entität. Wenn ich das mal so ganz provinziell jetzt irgendwie beschreibe, wie es gerade in meinem Kopf flucht sozusagen, es ist halt ein Unterschied, also wenn eine Häuserbesetzung stattfindet und es ist ein NPD oder also eine CDU, passt auch, vollkommen richtig übrigens, erwähnt, CDU-Bürgermeister dran oder halt ein Grünen-Bürgermeister. Und das muss auch nicht unbedingt sein. Also, es ist, also, der Unterschied, wenn man geräumt wird. Und dann können wir uns zeigen, wie weit sozusagen so eine Politik noch Bestand haben kann. Und natürlich wird auch der Grünen-Politiker irgendwann vielleicht mal räumen. Aber vielleicht sind bis dahin schon Organisationsstrukturen entstanden innerhalb sozusagen dieser sozialen Bewegung, weil auch was soll man sonst setzen? Also Partizipation fängt ja also dann an, wenn sich so eine Bewegung langsam durchsetzt in Betrieben oder im zivilen. Das ist ja so, was wir ja, okay. Auch ganz nett, das letzte besetzte Haus in Thüringen ist geräumt worden und bei Herford ist das BD, Oberbürgermeister von Herford. Ja, das ist richtig gewesen. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, worauf du dich jetzt beziehst, irgendwie, das klingt für mich eher so ein bisschen. Meine lange zurückliegende Demonstrationserfahrung mit Wasserwerfern habe ich auch im Wesentlichen mit SPD-Szenarien gemacht. Ja, will auch nicht sagen. Ich so, dass ein guter Mensch zu einem Grünen geht und ein schlechter Mensch. Nein, das will ich auch nicht sagen, aber. Nein, das will ich damit auch nicht sagen, aber, also, inwieweit, also, ich möchte halt nur sozusagen diesen, versucht sozusagen, wenn, also klar, wenn wir sagen, dass sozusagen, wenn die SPD draußen halten, wir sozusagen andere Stimmenverhältnisse haben innerhalb, also, wenn wir uns, es ist zwar auch wieder zu spitz, die Frage zu stellen, NPD-Regierung als eine SPD-Regierung oder so. Also es ist halt im Grunde auch nur abstrakt, das würde ich dann auch du sagst, gelten lassen. Ja, du sagst ja, erstmal ist es abstrakt, weil es ist sehr, also ist es auch ein bisschen müßig, weil du sagst ja selber, du weißt es nicht. Ne? Naja, spekulativ. Und also ist zum Beispiel die Frage, wenn du schon mal diese Ausversetzungssache ansprichst, viel weniger eine Frage des Unterschieds der Partei als der jeweiligen stadtpolitischen Kalkulation der jeweiligen Regierung, Stadtregierung, was sie von den Leuten wollen, die Häuser besetzen. Dass sie die in Berlin weitgehend nicht wollen, das liegt nicht daran, dass da SPD und Linke dran sind, sondern dass die Häuserbesetzung die positive Funktion erfüllen, den Bausubstand aufrechtzuerhalten, ja. Die ohne das kaputt gehen würde. Das ist eine ganz schlichte Kalkulation, die da machen, deswegen räumen die nicht. Ja. Und in Hamburg ist genau derselbe Senat, ist in der Hafenstraße in einem anderen Wahlkreis vorgegangen, weil er eben da auch ursprünglich mal Schickimicki-Male draus machen wollte. Das sind politische Berechnungen, die haben, da täuscht man sich, wenn man meint, die hätten so fürchterlich viel mit den Wertunterschieden der Parteien zu tun. Ich entdecke das immer nicht. Und das andere ist, dass für mich wieder unter dieses kann leichter nicht sein fällt, dass man sagt, kann sein, dass die vielleicht ein bisschen netter zu mir sind, wenn sie dran kommen, und also wenn ich zum Beispiel Rentner bin, und es kann sein, dass sie ein bisschen netter zu mir sind und die erhöhen die Rente nicht auf 77. Kann auch sein, die gucken, wenn sie dran sind, wieder in ihre Rentenkasse stellen fest, dass da doch wieder weniger Geld sind, als sie gedacht haben und sagen, es muss es was tun, und zwar lieber Leute, ich muss das Stopp machen. Was weiß ich, habe da keinen Anspruch drauf. Ich würde gerne nur noch mal ganz kurz noch sagen, was ich finde, dass an der Stelle ganz gut passt. Ich habe neulich einen Film gesehen, der heißt Fünf Fabriken. Und der beschreibt das Umgang mit dem Problem, von dem wir früher das wieder bestimmt aufzustehen, das schon angesprochen wurde. Was passiert, wenn Fabriken einfach nicht gemacht werden oder Arbeiter einfach freigesetzt werden oder da einfach jemand ist, der das Team zum Steuer abschreiben will und die Leute früher oder später entstellt? Die Leute haben sich dort selber organisiert und haben die Vertretung einfach beschlagnahmt, übernommen. Dann haben sie selber betrieben und wirtschaften quasi noch kapitalistisch, aber sie bestimmen selber, was mit dem erwirtschafteten Kapital passiert. Das heißt, also die Leute haben sich entschlossen, dass viele Vertreter schon, die so organisiert sind, also schon die Leute vor Ort, dass das Geld in die Kommunen zum Beispiel für kostenlose Gesundheit oder kostenlose Schulbildung oder ähnliches zurückinvestiert wird oder auch ein Teil in die Firma oder dass sie irgendwie unterstützen und so weiter. Also das war für mich ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Nachträglich ist das auch vom Staat legitimiert worden, dass sowas eben legal ist und nicht illegal, solche Verbrechen zu übernehmen. Wie man mit dem Problem umgehen kann, wenn man zum Beispiel die Hunde immer weiter gekürzt ist, gar nicht mehr geht. Also es gibt sicherlich viele, viele andere Wege, aber die Leute haben sich immer auch konkret mit dem Problem dann auch mal gesetzt und müssen einfach so viel irgendwie den Ganzen zu regeln. Ich glaube, wir müssen nochmal was tun. Ja, das wäre mir hier nicht gefallen. Bitte? Ich kaufe das so. Ich möchte das raus, ja, der kommt aber nicht hier hoch. Das ist, das ist, wenn du so willst, eine Notmaßnahme. Kann man auch so erstmal gar nichts gegen sagen. Du merkst aber dann auch schon an dem, wo du sagst, ist das legal oder ist das illegal, dass die Frage, wird das gelten gelassen oder wird das nicht gelten gelassen, das ist eine verschiedene Aktion. Erstmal muss man auf die Feststellung dann davon abhängt, wie weit auch das gewalt, das als Beitrag zu ihrem, zur Bewirtschaftung ihres Standorts anerkennt und wie weit ist das, das ist ein Rechtsbruch und das wird verboten. Also so wie ich es verstanden habe, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass im Moment ist es auf jeden Fall auch organisiert, wie ich es verstanden habe, wollen langfristig diese Regierungen, die sich da jetzt konzipiert haben, eben eine ganz andere Gesellschaftsform, die man weg vom Kapitalismus und denen das jetzt als Übergangslösung, weil sie mussten es erst mal legalisieren, sonst hätte die Opposition, die reiche Opposition im Land quasi die Möglichkeit gehabt, Militär und weiter einzusetzen. Und die haben sie jetzt nicht. Also die Möglichkeiten jetzt, dass das geht, gegen diese Leute, gegen deren Fabriken und Selbstorganisierungsprozesse, die da ablaufen, trotzdem, die sind jetzt eingeschränkt. Und deswegen war dieser Schritt mit der Legitimierung so wichtig. Aber langfristig soll es abgeschafft werden. Auch dass man kriegt man so das, wie sich das alles entwickelt, ist die ganz andere Frage. Aber ich fand es ganz spannend, dass sowas tatsächlich geht, und das läuft ja jetzt auch schon Jahre, also die USA und die ganzen anderen Wirtschaftsmächtigen tun, für die war entweder die Drohne noch nicht genug oder wir haben es eben jetzt auch nicht geschafft, da richtig reinzukommen. Mhm. Wir versuchen es natürlich an einigen. Aber ich finde das ganz spannend, einfach sich wirklich selber Gedanken zu machen, wie man jetzt komplett damit umgeht. Ich glaube, das ist hier total spannend, dieses Denken. Einfach nicht. Ich habe da eine Instanz, die ist dafür zuständig, das für mich zu machen. Und wenn die das nicht hinkriegt, naja, sondern einfach sich selber zu bewegen und sich vielleicht groß organisieren oder auch überhaupt erstmal nachzudenken, was ich eigentlich anfangen will. Ich bin aber wieder schockiert, wie wenig Leute sich dort was anderes vorstellen können. Einfach nur vorstellen. Das ist ganz schnell die Schranke da. Ja. Das ist nicht richtig. Deswegen hatte ich auch angefangen, so rückzufragen, wo sollen wir hingehen. Also, ich weiß, dass es hier Thema ist. Kritik ist hier das Thema, aber wenn man kritisiert, also in so einer Runde von Studenten, dann muss man da wunderbar machen, dass hier weitergeht. Was soll ich denn da sagen? Was soll ich da nicht wissen? Was soll ich denn da sagen? Das ist ja mal das Problem. Aber einfach nur eine eigene Meinung. Was du dein Wir finde ich, also das muss ich jetzt auch nochmal sagen, dein Wir finde ich problematisch. Ein Wir, außer man denkt, es ist das nationale Wir, was sowieso kein wirkliches Wir ist, sondern ein staatlich definiertes und erzwungenes. Ein Wir existiert dann, wenn sich Leute zusammengesetzt haben, sich über eine Kritik verständigt haben und gemeinsam einen Beschluss gefasst haben, die wollen aus dieser Kritik Konsequenzen ziehen. Ich habe vorhin versucht zu erläutern, welche Konsequenzen ich aus meiner Kritik ziehe. Ein Wir existiert so lange nicht, solange man sich da nicht in den Kritikpunkten, die man ausgemacht hat, einig ist. Und solange man da nicht, sich da nicht einig ist in der Frage, was eigentlich aus diesen Kritikpunkten folgt. Weil die Antwort auf die Frage, was tun, ist immer eine Konsequenz aus dem Inhalt der Kritik, die man hat. Einer, der die Kritik am Kapitalismus hat, dass in ihm viel zu viel konsumiert wird, oder zum Beispiel der Westerwelle eine Kritik an den Hartz-IV-Leuten hat, dass die zu faul sind, da zieht aus dieser Kritik eine andere Konsequenz, als jemand, der die Kritik am Kapitalismus hat, dass da eine Art und Weise des Arbeitens stattfindet, die den Leuten schadet. Es folgt aus, was man tut, folgt aus dem Inhalt der Kritik, die man hat. Und solange man sich in der Kritik nicht einig ist, bringt es auch nicht, sich getrennt davon, ein Wir auszudenken, das jetzt irgendwo hingeht. Das hat keinen Gegenstand. Mhm. Also insofern kommt man nicht umhin. Der junge Mann ist ja relativ früh gegangen, weil er unzufrieden war und irgendwie nicht eine Antwort habe. Aber insofern kommt man nicht umhin. Wenn man der Auffassung ist, man hat es hier immer noch relativ gut getroffen, dann wird man, und hat man an dem einen oder anderen Punkt was setzen, dann wird man eine andere Konsequenz ziehen, als jemand, der, wie ich sage, ohne dass dieses ganze System des Wirtschaftens und die ganze Festlegung der Gesellschaft auf Geld als letzten Zweck jeder gesellschaftlichen Produktion und die Beseitigung dieses gesellschaftlichen Zwecks ist ein angenehmes Gebiet, die Menschheit nicht zu haben. Ist halt dem Urteil bin ich halt gelangt und deswegen diskutiere ich von dem Punkt aus. Also ich erwarte gar nicht, dass jemand, der sich das so noch nicht vorgelegt hat und der sich zu diesem Schluss auch bisher noch gar nicht durchgebogen hat, dass der jetzt mal eine Schlussfolgerung teilt. Wie soll er denn? Ist ja. Ich glaube, das Wir bildet sich anders heraus. Also es ist nicht so der Beschluss, wir haben jetzt alle die Kritik formuliert und dann machen wir. Also wenn das nicht so wäre, wenn rationale, vernünftige Prozesse irgendwie kollektiviert stattfinden, ich glaube eher, dass das Wir bildet sich in Kämpfen heraus, da haben natürlich schon objektive Grundlagen. Und ich würde sagen, es gibt ja auch eine subjektive Standpunkt, eine Kritik von diesem vierteiligen Krise, genau gegen diesen scheinbaren Wir, wo es irgendwie so eine Einigkeit gibt, und da habe ich ganz viele veröffentlichte Referenzen. Und die Kritik, finde ich, geht halt leider an dem Punkt vorbei, dass sich die Bewusstseinsbildung in den Kämpfen erst ausbildet und die Leute nicht erst eine fertige Kritik haben, dann sich überlegen, was sie tun, sondern umgekehrt. Das ist ein Prozess, der ineinander greift. Wenn ich das so sehe, dann muss ich halt auch in meiner Kritik anders damit umgehen. Dann muss ich eine Kritik formulieren, die halt auch die Handlungsperspektive systematisch aufzuzeigen versuchen. Und nicht die ganze Zeit auf eine Verhinderung ausgerichtet. Ja, das macht der Fall. Also das ist eine Art zu sagen, man muss folgendes. Ich höre gerne meine Positionierung dazu, aber ich höre die ganze Zeit immer, darüber habe ich nicht geredet, also schon vorhin, wo ich eine ganz bestimmte Perspektive auf Staatlichkeit gesagt habe, dass wir irgendwie wie so ein bisschen Voluntarismus vorgeworfen, aber habe sich nicht inhaltlich dazu positioniert. Doch, ich habe das, was ich inhaltlich dazu zu sagen habe, habe ich gesagt, wenn Sie das nicht als inhaltliche Antwort begreifen, kann ich ja auch nichts von ändern. Das ist irgendwie schwierig. Wenn Erwartungen an einen herangetragen werden, mit denen man gar nicht genügend kann, weil man sich die Sache anders zurechtgelegt hat und sich die Sache auch anders erklärt als sie. Das ist halt so. Also, deine These ist falsch. Also ich habe mich nie angefangen, mit irgendwelchen Polizisten zu klopfen und habe mir dann überlegt, ach ja, jetzt bin ich gegen Nazis oder gegen den Staat. Das war schon eher andersrum, dass ich mir erst was überlegt habe und dann was gemacht habe. Ich bin vielleicht nicht du, aber ich bin auch nicht erst dadurch Meinung bekommen, dass ich vorher nicht irgendwo gekämpft habe. Das ist einfach nicht so gewesen. Ja, da kann man sich fragen, was kämpfen bedeutet, was Meinungsbildung bedeutet. Also kämpft man jetzt nicht, sich verlaschen und verblüffen oder sowas. Ja, aber ich sag mal, ich habe auch in der Stadt gearbeitet und dann, ich habe einfach diese Kämpfe nicht austragen müssen, die du mir in der Zeit vorwirfst und habe mir dann hinterher überlegt, ob ich dann dafür oder dagegen bin. Also dann würde ich dann aber schon sagen, positioniere ich mich auch nochmal zu dem Thema. Ich weiß ja nicht, was für Sie unter Afrikanischen zählt oder nicht. Wahrscheinlich fallen die ganzen Anti-Vietnam-Demos der 60er Jahre für Sie auch schon wieder gar nicht unter Kämpfen, aber das waren die Auseinandersetzungen, die ich halt praktisch mitgekriegt habe. Und meiner Erinnerung nach haben die Beteiligten an diesen Auseinandersetzungen auch die Auseinandersetzungen sehr, sehr unterschiedliche und sehr, sehr gegensätzliche Kontinenten gezogen. Und das ist übrigens auch notwendigerweise so, weil aus einer Erfahrung folgt überhaupt nichts. Der Mensch macht eine Erfahrung und dann fängt er an, über die Erfahrung nachzudenken und sich zu überlegen, was habe ich da eigentlich erlebt und warum. Und dann zieht der eine aus der Erfahrung des Wasserwerfers, dass er Außenminister wird, und der andere zieht aus der Erfahrung des Wasserwerfers, dass er Rachterrorist wird, und der dritte zieht aus der Erfahrung des Wasserwerfers, dass er SPD-Abgeordneter wird, und der vierte, dass er Kommunist wird. Und deswegen zieht er diesen Schluss aber auch nicht aus den Kämpfen, sondern aus dem theoretischen drüber nachdenken, was er da erlebt hat, und dem Urteil, was er dann fällt darüber, warum das wohl so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Das ist eine ganz andere Perspektive, als ich davor gesagt habe. Mit einer ganz anderen Wieso soll denn das jetzt eine andere Perspektive als das, was ich vorhin gemacht habe? Ich kann auch nicht dafür, dass es doch gar keine Demonstrationen gibt. Oder wenn es welche gibt, werden meistens die Parolen unter den Demonstrationen nicht so besonders gefallen. Wieso ist denn das was anderes, als das, was ich vorhin gemacht habe? Okay, dann beziehen sich dann auf das Verhältnis von Kämpfen und Theorie, oder von Theorie und Praxis, wenn man so davor haben kann. Da haben Sie eine Position bezogen, die gesagt hat, wir müssen erst die richtige Kritik formulieren, dann können wir darüber reden, was wir tun, und dann können wir irgendwie zu so einem kollektiveren Ding von wir kommen. Ja, da bin ich allerdings auch der Auffassung, dass das die vernünftige Reihenfolge ist. Und wenn viele Leute in Auseinandersetzungen reingerannt sind, früher, die sich vorher keinen Begriff davon gemacht haben, was sie da eigentlich zu tun bekommen, ist ihnen das auch nicht besonders gut gekommen. Und insofern ist es überhaupt kein Fehler, bevor man sich in das verwickelt oder verwickeln lässt, dass die Kämpfe sind, dass man sich vorher mal ein Urteil darüber bildet. Was will ich eigentlich, was will die Gegenseite, was habe ich vermittelt, was vermittelt, halte ich dem überhaupt stand, welche Botschaft will ich an die Menschheit mit meiner Aktion eigentlich überhaupt loswerden? Solche Fragen sollte man sich vernünftigerweise vorher stellen und nicht mehr erst hinterher. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, natürlich ist das die vernünftige Reihenfolge. Dass das oft mal in der Reihenfolge nicht passiert, ist ja wieder was anderes. Aber ich halte von der Theorie nichts, und ich halte das übrigens auch für ziemlich zynisch. Ich kenne das als eine Abteilung Arbeiterbewegungstheorie. Man lässt die Arbeiter erstmal streiken, bewusstlos und blöd, wie sie sind. Und dann erzählt man ihnen hinterher, jetzt habt ihr aber gemerkt, dass das bringt gar nichts. Davon halte ich überhaupt nichts. Also man soll die Leute nicht blindlings in was reinlaufen lassen, damit sie beim Kämpfen lernen, dass das nichts gebracht hat, was sie da gemacht haben. Das ist ja wirklich die Position, die ich da vertreten will. Ich finde, die Frage stellt sich dann nur anders, wenn die reale Bewegung solche spontanen, unbewussten Momente beinhaltet, notwendig beinhaltet, dass jede soziale Bewegung, dann stellt sich auch die Frage für die kommunistische Politik auf einer ganz anderen Ebene. Dann stellt sich nicht die Frage, wie formuliere ich meine Kritik und wie bilde ich dann das Wir und tue was mit denen zusammen, sondern wie kann ich mich mit diesen Leuten offensiv vor Gesellschaften wieder bereit kämpfen, wie kann ich das nicht verbinden? Dessen Position ich nicht teile. Das wäre ja auch Quatsch. Schau mal, wenn ich da auch was, also ich nehme mal ein konkretes Beispiel, die Anti-AKW-Demo letzten Samstag in Berlin. Ähm, ich weiß gar nicht, was daran verkehrt sein soll. Wenn man feststellt, man hat da gehen eine Masse Leute auf der Straße, die haben was gegen diese Dinger, weil die schädlich sind und Leukämie erzeugen und gefährlich und so weiter. Das ist ja alles recht. So. Und dann schreiben die gleichen Leute auf ihr Flugblatt, wir wollen mit unserer Demonstration den Verantwortlichen klar machen, dass sie bitteschön an dem Atomausstieg festhalten sollen. Dann sage ich, diese Konsequenz aus dem eigenen Protest finde ich aus zwei Gründen verkehrt. Erstens ist der Gehalt des Atomausstiegs gar nicht die Kritik an den AKWs, die Demonstranten haben. Der Gehalt des Atomausstiegs ist ein ganz anderer, und da soll man bitte schon nicht miteinander verwechseln. Und nicht denken, die Politik will eigentlich dasselbe wie man selber, weil die will nicht was anderes. Und das Zweite ist, und deswegen ist es auch, vertut man sich in dem, wogegen man eigentlich anrennt, wenn man die Politik dann als Ansprechpartner behandelt, als Ideellen, der eigentlich dafür da wäre, die eigene Quellen-AKWs umzusetzen. So, ich weiß gar nicht, was jetzt daran verkehrt sein soll, wenn man gerade, weil man die Kritik an den AKWs teilt, Leuten sagt, wenn ihr schon eine Kritik an den Dingern habt, dann bitte schön eine richtige und nicht eine, die dann wieder reinfällt auf die ganzen Illusionen, die Politik von oben verbreitet, warum sie Kernkraft nicht leiden kann. So sehe ich das Verhältnis von Theorie und das, was sie Praxis nennen, nämlich die Auseinandersetzung um die Frage, was ist denn eigentlich der Gehalt der Kritik, was ist der die Stoßrichtung von ihr, gegen wen richtet sie sich und wie und wen hat man da zum Freund und wen hat man da zum Feind, und man soll nicht falsche Leute als seine Freunde machen, wenn die zum Beispiel nicht das Wahnsinn sind. Also kann man vielleicht auch einfach sagen, dass am Anfang der Antinazi-Demo oder so, es gibt viele Leute, die erstmal irgendwie das gleiche Ziel haben wie ich. Das heißt, irgendwo haben wir ein kleiner Teil unserer Kritik identisch, weil wir alle jetzt dastehen. Aber wenn ich mir das ein bisschen genauer angucke, dann erfolgt ja die Vermutung hier ein. Und dann sehe ich, dass eigentlich von den 1000 Leuten, die hier stehen, sind vielleicht 20, die hier vielleicht sozusagen nicht mehr standen, die sich nicht in Standort schützen sollen oder sonst was machen wollen. Und genau das ist dann der Punkt. Am Anfang der Bewegung kann sein, dass es gut ist, dass es viele Leute sind, die erstmal irgendwas machen und wirken. Und der Chef hat uns gerade gefolgt, wenn wir in der Schweiz sind, dann geht es ja um die Straße, aber sozusagen die Konsequenzen, die man daraus sieht, dass es aus Reflexion kommt, aus den Erlebnissen auf der Straße, die man da irgendwie hatte, kann man dann jemanden schützen. Also das ist mir schon total klar. Für mich ist das eine Schlussfolgerung. Für mich heißt dann, kommunistische Politik ist, verstehe ich als Teil von dieser Umgebung. Und ich werde mit diesen Leuten zusammen versuchen, Reflexionsprozesse, Lernprozesse zu machen und stelle mich nicht außerhalb davon und formuliere von dort eine Kritik und bilde mir sozusagen den Feind, sozusagen in den Wesen. Das ist ein Scheinproblem, ob Leute deine Kritik als Oberhalb oder nicht Oberhalb begreifen, das liegt ganz daran, ob sie das als Einwand gegen das, was sie machen wollen, verstehen oder nicht verstehen. Das ist, hat mit der Frage zu tun, findet man da eine tatsächliche Gemeinschaft, hat also nicht die gar nicht vor. Also das ist ja fiktiv. Aber das ist ja. Dann kann man immerhin erklären, warum es keine sozialen Bewegung in den letzten Jahren in Deutschland gab, die für die Wandel dann durchgesetzt haben. Das kann man nicht erklären. Man kann sagen, die Frage von das macht wiederum sagen, da würde ich das ablehnen, überhaupt in dem Sinne einen Grund für angeben zu wollen, als man dann wieder nach einer Notwendigkeit sieht. Den allgemeinen Grund dafür habe ich vorhin gesagt, in dem In der durchgesetzten Politisierung. Ich weiß auch nicht, wie soll ich die Frage beantworten? Ich weiß auch nicht, warum die ehemaligen Idealer, die sich allen durchaus Gründe und Argumente dafür haben können, die neue Heimat zu kritisieren, wie sie da so unter den Gemeinden gepflanzt worden sind, warum sie sich lieber als Wähler einer Partei gerieren, die sie als Bürger zweiter Klasse anspricht, als sich zu überlegen, wo eigentlich ihre ökonomischen und sozialen Gruppen sind. Das weiß ich. Das habe ich ja vorhin schon Kraft gebracht. Also die Leute, die hier Arbeitslosen- und Linkspartei wählen, haben natürlich das Gefühl, dass ihre realen Interessen durch die Linkspartei repräsentiert werden. Aber sie haben die ja auch. Das war ja mein Ausgangspunkt, dass sie das haben und dass ich das, deswegen habe ich das ja auch gekriegt. Verstehst du, das nützt ja nichts, Fakten zu zitieren. Ja, das Gefühl haben sie. Und gerade dagegen wollte ich ein paar Argumente gesagt haben, gegen dieses Gefühl. Also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal Schluss und wer Lust hat, noch kurz zu kommen und dann weiter zu diskutieren.